So gewittert sich's hier aus beim Kollegen Langenfeld. Ist so ein Sommerregen, wa? Nee, so ein Winterregen, ist, so ein warmer Regen. Ja, wobei, ja, im Grunde, jetzt ist irgendwie auch alles egal, oder? Wettermäßig ist das schon ein bisschen gaga. Naja, gut, das ist ein Feuerspiel. Ja, nee, ist. Du meinst, es ist irgendwie nicht zu schneit. Na, ich schneide es auch übertrieben, oder? Ja, ich hab da bloß irgendwie so ein bisschen, das sagt irgendwie, liegt Dreck rum und dann nee, schwupp. Nee? Wo warst du denn, als es geschneit hat? Hat hier, war hier, nee, ich war auf dem Dorfe. Nee, also hier war schon für. Richtig? Einen Nachmittag lang, sah aus wie Winter. Wo ist denn hier die Telefonanlage geblieben? Sag mal, die haben doch hier sonst immer eine Telefonanlage. Ah, da ist sie! Ah! Genau! Ja, das ist halt Problem, wisst ihr, ich habe ja eine Telefonsendung. Genau, und dann kenne ich kein Telefon als ja. Und von daher ist ja irgendwie dann schön, wenn die Telefonanlage. So! Dann mache ich hier erstmal. Kinder, neues Jahr ist zwar, aber die Musik ist die alte. Ich bin immer noch so verliebt in meinen. Ich könnte dir eigentlich irgendwie hochfrequenten Avantgarde-Physik-Hip-Hop vorspielen. MC Hawking. Na, nach Stephen Hawking, einer, der so mit Sprachprogrammen Hip-Hop macht und genauso Entropie. Nee, der MC passt so schön, weil er hat einen Song, der heißt E gleich MC Hawking, M mal C, Masse mal Lichtgeschwindigkeit, E gleich M mal C Quadrat, von daher passt dann MC, MC Hawking passt irgendwie doch ganz gut. Also hast Masse, Lichtgeschwindigkeit. Man muss es geschrieben, sieht man ja, wenn man so eine CD, ich muss mal gucken, ob ich die jetzt hier irgendwo finde, dann würde ich sie dir noch um die Ohren knattern lassen, um einfach mal zu sagen, das ist jetzt gewissermaßen Bildungs-Hip-Hop, bildungsbürgerliche Hip-Hop-Musik. Die kommt ja bei dir auch recht kurz, oder? Ja, naja, so, dass man mal sagt, ey, Mann, kick mal an, das ist doch Schiller, oder irgendwie, der Text, den die da singen, das ist doch Schiller, kommt ja selten vor bei dir, oder? Bei den Jungs aus dem Ghetto. Das liegt aber, glaube ich, irgendwie nicht so ganz an mir, oder? Das liegt nicht an dir, das liegt an denen, die das eben nicht machen. Die aber, finde ich, das ruhig mal machen sollten. Hier ist jetzt MC Hawking. Harmony with harmony. Doomsday, drop a load on them. Entropy, how can I explain it? I'll take it grain by grain. It'll have you all jump and shout and say it. Let's just say that it's a measure of disorder in a system that is closed. Like with the border, it's sorta like a well measurement of randomness proposed in 1850 by a German, but wait, I digress. What the fuck is entropy? I hear the people still exclaiming. It seems I gotta start the explaining. You ever drop an egg and on the floor you see it break? You go and get a mop so you can clean up your mistake. But if you ever stop to ponder why we know it's true, if you drop a broken egg you will not get an egg, that's new. That's entropy, or E-N-T-R-O to the heat of the Y. The reason why the sun will one day all burn out and die. Order from disorder is a scientific rarity. Allow me to explain it with a little bit more clarity. Did I say rarity? I meant impossibility. At least in the closed system there will always be more entropy. That's entropy, and I hope that you're all done with it. If you are, here's your membership. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Every last one. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Every last one. Defining entropy as disorder is not complete. Cause disorder as a definition doesn't cover heat. So my first definition I would now like to withdraw and offer one that fits thermodynamics' second law. First, we need to understand that entropy is energy. Energy that can't be used, to state it more specifically. In a closed system, entropy always goes up. That's the second law. Now you know what's up. You can't win, you can't break even, you can't leave the game. Cause entropy will take it all, though it seems a shame. The second law, as we now know, is quite clear to state that entropy must increase and not dissipate. Creationists always try to use the second law to disprove evolution, but the theory has a flaw. The second law is quite precise about where it applies. Only in closed systems must the entropy count rise. The Earth's not a closed system, it's powered by the sun. So fuck the damn creationists, do they get my gun? That, in a nutshell, is what entropy's about. You're now done with the discount. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Every last one. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. Yeah, you know me. You done with entropy. pivot. Tuesday, kick it in. So, mal ein bisschen Physik-Leistungskurs-Hip-Hop für die naturwissenschaftlich Interessierten unter euch. Na, da ist ja wieder gar keiner. Das dachte ich mir doch. So, Kinder, ich habe gesagt, ja, neues Jahr, aber alte Musik, jetzt fangen wir praktisch an. Und wie gesagt, am Anfang, jetzt gleich einmal, das war jetzt noch überlappend quasi noch in den Hip-Hop-Blue Moon hinein, MC Hawking, zumal er, glaube ich, gestern 60 geworden ist, wie übrigens David Bowie und Helge Schneider, der allerdings 50 geworden ist. Von denen werden wir heute auch noch was hören, beziehungsweise zu denen, beziehungsweise über die werden wir heute noch was hören. Jetzt fangen wir aber erstmal an, richtig mit dem hier. Ja, den machen wir gleich. Und danach kommt dann eben, wie eigentlich so in den letzten, glaube ich, zwei oder drei Sendungen, kommt dann mal am Anfang wieder Kuhglocken, 70s, Blues, Rock, Mountain mit Mississippi Queen. Und dann geht's tatsächlich los hier. Dann können wir los telefonieren. Ich würde dann mich auf ein Thema kaprizieren. Ihr müsstet euch dann zurücklehnen, nachdenken und denken, Mann, ist das wieder ein geiles Thema. Das interessiert mich ja irre. Dazu habe ich Folgendes zu sagen. Und zwar Folgendes zu sagen, was andere sicher zu sagen nicht haben. Und darum rufe ich da jetzt an. Und zwar die Telefonnummer hier. Ich rufe aber die dann erst, jetzt noch nicht. An. Also, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Anrufen könnt ihr schon, aber ich gehe noch nicht ran. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. 7097110. So, und ob ich mich jetzt auf die Musik freue. Mississippi Queen von Mountain. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, toll, wa? Diese Musik könnte gewissermaßen euer Vati, eure Mutti sein. Die ist 35 Jahre alt, Mississippi Queen. Mountain von 1971. So, das Thema jetzt, wobei mich ja erstmal interessieren würde, ob jetzt die Weihnachtsgeschenke, die wir mit Wawerzinek hier hergestellt haben, diese Gedichte, ob die erstens angekommen sind und zweitens, ob sie angekommen sind. Also das wäre jetzt so eine Frage, die mich als erstes interessieren würde. Vielleicht sind jetzt Hörer unter euch, die die Dienste des regelmäßigen Sprechfunkdichters Peter Wawerzinek wann war das? 19. 20. Dezember in Anspruch genommen haben, sich ein Geschenk haben schicken lassen und hier darüber berichten wollten, wie dieses Geschenk denn funktioniert hat und angekommen ist. Das hier wäre Ihre Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ansonsten wäre das Thema heute, so sagen wir mal, Jahresanfangsscheitern. Also eigentlich, ja, vielleicht, dass man jetzt, also klar, das Jahr ist noch neu, alles irgendwie frisch, alles ganz schön, eigentlich ist noch nichts passiert. Nichtsdestotrotz wird doch der ein oder andere schon grandios auf die Fresse geflogen sein. Insbesondere, und das würde mich interessieren, weil ihr seid ja tendenziell eher noch jünger, ich mache soweit ja nicht mehr, sich gute Vorsätze fürs neue Jahr vornehmen zu Silvester. Und wer das gemacht hat, von denen, die das gemacht haben, hat doch die Hälfte bestimmt schon ihre Vorsätze wieder gebrochen. Also es ginge heute tendenziell eher um entweder generelle Jahresanfangsscheitern beziehungsweise kaum vorgenommen, schon gebrochene Neujahrsvorsätze. Hier quasi nochmal die Telefonnummer und ansonsten, wie gesagt, nochmal vielleicht ein bisschen Rechenschaft über die Wirkung der Gedichte. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Na? Na, wer bist denn du? Thomas. Hallo, Thomas. Hast du eigentlich auch ein Gedicht abgekriegt? Nee, ich bin nicht durchgekommen. Oh, aber du bist nicht durchgekommen? Nee. Oh, das ist gemein. Hättest du so gerne ein Gedicht gehabt? Ja. Naja, dann ist es auch nicht schlimm, dass du nicht durchgekommen bist, würde ich sagen. Oder? Ja. Ja, kann man so sagen. Thomas. Mhm. Ja, jetzt bist du aber durchgekommen. Weißt aber nicht, warum und wozu, oder? Nee, ich hab, wie ist denn das Thema? Ich bin eben erst... Sag mal, ich hab's eben gesagt. Ja, ich hab eben erst angemacht. Na, vielleicht kannst du es ein bisschen früher anmachen, ist jetzt schon Viertel nach. Ich kann da nicht immer dasselbe sagen. Wenn ich immer dasselbe sage, dann wirklich hier total lang, total, dann sagen die Zuhörer, sagen, der erzählt ja immer dasselbe. Verstehst du? Mhm. Und wessen Schuld ist es dann? Deine. Meine? Ja, aber auf wen fällt es zurück? Auf mich? Ja, natürlich ist es deine, weil ich jetzt wieder dasselbe sagen muss, was ich eben schon gesagt habe. Nämlich das Thema. Jahresanfangsscheitern. Kaum hat das Jahr begonnen, schon ist der schöne neue Vorsatz gebrochen. Hast du dir was vorgenommen für ein neues Jahr? Ich mach keine Vorsätze. Wieso denn nicht? Sag mal, wie alt bist du, Thomas? 16. Naja, mit 16, da hat man doch allen Grund, sich ein paar Sachen vorzunehmen und zu sagen, im nächsten Jahr läuft's aber unter dem und dem Gesichtspunkt etwas anders. Nö. Aber nicht mal das? Nee. Wieso? Nee. Weil du so dufte bist? Ja. Thomas, glaube mir, du bist nicht so dufte. Oh, doch. Nee, du schaltest zum Beispiel viel zu spät das Radio ein und bringst mich dazu, mal dasselbe zu erzählen. Was mir ja durchaus nicht fern liegt. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht schön, wenn ich dazu gezwungen wäre, immer dasselbe zu erzählen. Und andere Leute dann ihm denken, der erzählt immer dasselbe. Aber nicht, weil ich immer dasselbe erzähle. Wenn ich immer dasselbe erzählte, dann wäre ja okay, wenn die Leute denken würden, dass ich immer dasselbe erzähle. Aber wenn ich dazu gezwungen werde, immer dasselbe zu erzählen und das mithin nicht mein freier Wille ist und die Leute deswegen denken, dann wäre ich sauer. Ja, tut mir leid. Ja. Thomas, dann haben wir jetzt irgendwie überhaupt gar keine Gesprächsbasis mehr praktisch, wa? Was? Jetzt haben wir überhaupt gar keine Gesprächsbasis mehr. Nein. Nee, oder? Welche denn? Rotraud, ja. Geht ja eher um Vorsätze, die schon gebrochen wurden. Ja, ich hab gebrochen, weil ich hab ihn heute eingeladen, den Martin. Ja, jetzt hast du die gebrochen, ein bisschen anders verstanden, aber nein, durchaus. Nein, bitte, weil mein Sohn absolut nicht wollte, dass er überhaupt nochmal kommt, ne? Warum denn? Weil er ihn nicht leiden kann. Ja, und warum? Aber ja, Martin das müsste man ihn jetzt fragen, der hängt voller Glotze. Ja, aber Martin scheint mir doch eigentlich ein recht netter zu sein, ja, oder? Ja, natürlich, ihr habt ja schon den Talk zusammen. Ja, ne? Und dir fällt er ja auch ganz gut. Ja, logisch. Ja. Und wie? Vielleicht solltest du den Freund behalten und dir ein neues Kind suchen. Bist du doof? Ich wieso denn? Über alles. Aber Martin doch auch. Ja, du musst dich jetzt entscheiden, wir sind ohne ich. Vielleicht kannst du das irgendwie... Bringst du den in den Kindergarten auch? Nee, ich bin doch nicht bescheuert. Nee. Warum denn nicht? Nein, mach ich nicht. Naja, wäre ja ganz praktisch. Dann könntest du den praktisch abgeben und einen anderen nach Hause nehmen. Was mit Martin besser auskommt. Nicht so auf die Kürze. Nee, mach mal nicht. Was heißt nicht so auf die Kürze? Du willst mich schon wieder abwürgen hier. Die Silber will ich grüßen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, ja, ich neulich telefoniert und so. Du, pass mal auf, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Aber den habe ich schon die ganze Zeit. Bin überfragt. Ja, weswegen denn? Von wem denn? Na von ja, mir aber nicht? Von meinem Sohnemann, der ihn hasst und mein ja, aber hassen ist jetzt ein bisschen. Wie alt ist dein... liebt und uns eigentlich alle liebt. Wie und alt ist dein Sohn? 10. Da fängt's an, doch. Da fängt die Pubertät an, du. Ja, ja. Verstehst du? Ja. Vom Feinsten, ey. Ja, und jetzt schaffst du nicht irgendwie den Martin schmackhaft zu machen. Ich kann und alleine bleiben oder was, wa? Ich hab ja Angebote, so ist es ja nicht. Aber verstehst du, ich will ja die ja nicht. Ich will ja irgendwie auch, naja. Na, den Martin schon. Eben, wa? Natürlich. Aber der ist ja aber auch ein bisschen unzuverlässig, wenn mich nicht alle täuscht. Oder? Das stimmt auch wieder manchmal ja. So. Aber ich will jetzt nichts sagen, ne? Ja, aber trotzdem ist es schon ja, ganz klar. Schön. Der hat sein Fahrrad verloren, seine... Ach, lieber einen tollen Unzuverlässigen als einen... Ich musste ihn rausschmeißen an Silvester, weil er war stinkeblau und hatte nicht 2 Nächte nicht geschlafen. Warum? Schönes Paar, weil er meinte, er muss Depressionen kriegen oder nicht, oder was? Deswegen hat er nicht geschlafen? Ach, ich hab da keine Ahnung, weil ich ihm gefehlt hab wahrscheinlich. Ja, ansonsten müsst ihr vielleicht immer versuchen, ein bisschen miteinander zu unterhalten. Dann hättest du auch irgendwann was du deinem Sohn erzählen könntest über den Martin, dass er nämlich doch ein ganz netter ist, ja? Gotti, das haben wir gemacht den ganzen Abend. Silvester? Nee, heute. Ach so, und? Ja, ist was rausgekommen? Das Kind liegt vor der Glotze, der Typ ist irgendwo und... Mach doch mal den Fernseher aus, dann kommst du vielleicht dazu, dich mit deinem Sohn zu unterhalten. Willst du Christoph sprechen? Nee. Naja, siehst du. Naja, der ist doch schon... Der ist schon 10. Ja, der ist doch schon... Wenn du mit dem nicht auskommst, komme ich ja mit dem erst recht nicht aus. Aber wenn der Martin... Das Problem ist, dass der Typ hier auch... Ja, aber wenn der Martin schon hasst, warum soll der mich auch noch hassen? Und was soll denn passieren? Der kann mich doch dann noch... Du wirst es ja wohl mal endlich so drehen, dass er dich nicht hasst. Wieso denn? Ach, du bist gemein. Ich finde das nicht in Ordnung, dass du letztens mit ihm telefoniert hast, das ist schon eine Weile her, und mein Kind irgendwie dachte, ey, nee, was denn das? Wieso, was dachten wir? Na, dass du ganz gemein bist und ihn ins Bett schicken willst. Ich glaube, es war recht spät und ich wollte ihn doch wirklich ins Bett schicken. Ja, du hast ja auch also insofern hat er recht gehabt, nur nicht, dass ich gemein recht. Bin. Du hast ja auch schon ein Kind großgezogen. Ist ja nur, aber nicht, dass ich gemein bin, sondern ich habe nur recht. Ja, aber... Und nicht gemein. Aber weißt du, wenn mein Kind mal jemanden liebt, weißt du, dann mal ein Kreuz im Kalender oder so. Na, mich liebt er nicht. Nee. Und den Martin auch nicht. Nee. Scheiße, wa? Arschlecken für Mama, wa? Licht, schmeiß ihn vor den Fernseher und dann ist gut. Nee, das ist doch, hier. Ist doch die qualifizierteste Form der Missachtung. Kutner, hast du die, Wie heißt denn dein Bengel eigentlich? Alter, das ist kein Bengel, das ist ein Engel mit Bäder vor von mir aus. Ich geb ihn dir mal. Wie heißt er denn? Entschuldige bitte, das ist Christoph. Ich geb ihn dir ganz kurz und sei bitte soft, ja? Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ja? Hallo, ja? Ja? Ja, wer bist denn du? Christoph. Ja? Du machst ja deiner Mutter das Leben schön schwer, oder? Nee. Nee, ehrlich nicht? Ich probiere nur zu sagen, was für ein Schwein das ist. Wieso denn? Ach, ey, Na, du jetzt aber sage mal. Ja, okay, also, es hat ja damals angefangen erstmal, wo wir hier so eine Art Kissenschlacht gemacht hat. Wer? Gemacht haben, das war da aber schon total spät. Wer denn? Du und der Martin? Ja. Das ist doch aber ein feiner Zug von dem, dass er mit dir Kissenschlacht macht, oder? Ja, nee, das war nicht so direkt Kissenschlacht. Kennst du? Eigentlich wollte er mich ja ins Bett schicken oder sag mal, so. Kennst du Muskelreiten? Ja. Ja, den würde ich auch machen. Bei mir gemacht. Ja, super. Den würde ich auch machen. Ja, toll. So, okay. Und also erstmal macht er Kissenschlacht von einen feiner Zug, oder? Ja, und ja. Ja, also. Und dann habe ich auf ihn so ein Kissen geworfen oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, dann war er irgendwie total scheiße drauf auf mich. Dann war er irgendwann total gestresst, weil ich nicht ins Bett gegangen bin. Weil du nicht ins Bett gegangen bist? Wie? Weil du nicht ins Bett gegangen bist? Ja. Ja, aber du musst doch auch mal ins Bett gehen. Ja, wollte ich ja auch. Dann habe ich aber gesagt irgendwas, dass er nicht so nerven soll oder irgendwie. Und dann aber hat Christoph? Er gesagt, werd nicht frech. Und Christoph, ja. Ich glaube, da hat er recht, ja, mit werd nicht frech. Ja, das hat er in einem ganz schönen drohmäßigen Ton gesagt. Also, ja, aber du mit deinen Nerven warst ja auch nicht wahrscheinlich zärtlich in deinem Ton. Ja, und der hat eben gedroht eben und Christoph, der Martin scheint mir ein recht feiner Mensch zu sein. Ist er aber nicht. So, und dann kam der irgendwie an und dann hat sich das irgendwie so herausgezogen. Aber Christoph? Ja. Der Martin will doch ja nichts von dir. Der will doch was von deiner Mutti. Okay, dann hat sich das eben so herausgezogen, dass der mich schon fast gewürgt hat. Na, gewürgt oder fast gewürgt? Gewürgt. Ja, Mutter sagt, da kommt. Nee, wirklich. Du lachst nicht. Der hat dich gewürgt? Ja. Aber ihr habt den Bene trotzdem ganz lieb? Nein. Achso, aber Mutti hat ihn trotzdem ganz lieb. Nein, hat sie eigentlich nicht. Na, aber eigentlich doch. Nein, hat sie nicht. Na, klingt aber immer so. Keine Ahnung, finde ich eigentlich nicht so. Ja. Ja. Aber man kann es nicht einfach ignorieren und sagen, Mutti, mach deinen Quatsch, ich guck lieber Fernsehen. Ja, aber guck mal, immer wenn der da ist, dann ist sie irgendwie immer so ganz irgendwie auf der anderen Bahn, irgendwie total scheiße zu mir. Stimmt doch ja nicht, lässt sich da mal Fernsehen gucken in der Zeit. Nein, das ist ja irgendwie, die trinkt dann total viel Wein, ist dann jeden Tag, wenn der da ist, besoffen immer, wenn der da ist, weil die mit dir so viel Wein trinkt. Dann ist das ja scheiße zu mir. Gib mir mal kurz nochmal deine Mutter. Das müssen wir jetzt mal klären. Hallo? Ja? Ja, was denn? Ja, aber stimmt das nur, was dein Sohn da sagt? Also pass auf. Bist du dann immer Hacke, wenn der Martin da ist? Nee, aber ich weiß nicht, mit ihm trinke ich mehr. Als mit deinem Sohn? Naja, mit dem sowieso nicht. Der hat ja Alkohol. Ja. Zu Recht wahrscheinlich, oder? Ja, und er hat ihn gewirkt und sonst was für Sachen noch gemacht. Da wollen wir ja nicht von texten. Ne? Warum soll denn dein Sohn wirken? Der ist 10. Naja, weil er, also Christoph, ihm Pari geboten hat. Das verträgt der Mann nicht. Der klingt doch aber so nett. Ja, das ist alles, jetzt könnte ich böse Zunge sein und sagen, er tut nett und oder so. Und aber dich hat er noch nicht gewirkt. Was? Dich hat er noch nicht gewirkt. Nein, ich habe ja die Kohlen fast geholt. Ja, fast geholt. Fast gewirkt und fast geholt. Was denn nun? Das will ich nochmal, Moment. Ja. Oh, Kinder. Aber er hat gesagt, als er nochmal hierher war, als er nochmal hier da war, weil meine Mutter angeblich das letzte Wort sprechen würde, das war vor einem Monat, hat sie den aber dann wieder mal reingelassen. Ich war natürlich total sauer. So, aber dann hat er aber, hat er da aber gesagt, es wäre nicht, hätte nicht, wenn es noch irgendwie ein bisschen schlimmer gekommen wäre, hätte er mich wirklich erwürgt und meine Mutter auch, hat er gesagt. Na, das ist eine Ansage, wa? Das hat er gesagt. Ja? Ja. Zeugen? Was sagt deine Mutter dazu? Hat er das gesagt? Wir haben keine Sorgen, aber ich bin der Erste, der es gehört hat. Also ich bin der Erste, der es gehört hat. Genau. Ja, also muss man schon auseinanderhalten, ob du der Erste bist oder ich der Erste. Ja, ja. So, ja. Ja. Mein lieber Christoph, mir scheint ja, als ob du deine Mutter ganz schön in den Sack stecken würdest, oder? Nee, ich will eigentlich nur erreichen. Vielleicht solltest du die adoptieren. Was? Und vielleicht solltest du dich darum kümmern, dass du erziehungsberechtigter für deine Mutter werden kannst. Nee, aber ich will sie eigentlich nur dazu bringen, dass sie den Typen hier nicht mal reinlässt. Weil wenn der hier drin ist, mache ich mir auch ein Stück weit Sorgen um sie. Dann machst du dir Sorgen um sie? Ja. Weil die völlig neben der Spur war und damit schon mal in der Klapse war wegen dem. Rotraut? Ja, Rotraut? Das willst du noch. Ja, komm da noch mal ran hier. Das willst du auch noch. Ich hab dich von da aus angerufen. Man sagt mal, jetzt wird das hier echt ein Krisentelefon und Familiendienstberatung. Ja, die sollen sich alle einmischen und Familie Sylvia und sonst so wer ist mir ganz schnuppe. Ja. Die sollen uns mal beraten oder was, ne? Ist Thema des Abends. Nee, ist ja nicht Thema des Abends. Ist okay, von meiner Warte aus. Also ich würde mal sagen, na, dann lass das sein mit dem Martin. Und wenn du genug Angebote hast, dann ist das ganz gut. Dann gehst du das nächste Mal. Aber nicht. Dann fragst du Christoph. Soll der auf dich stehen, dann ist auch gut. Ah, ja. Das reicht. Wenn der dich dann irgendwie motiviert, dann ja, zieht sofort. Auf die, mein Sohn steht schick überhaupt nicht. Die sind mir zu langweilig. Ja, da musst du dich ein bisschen, da musst du dich deinem Sohn irgendwie fällig verhalten. Aha, sag mal unterordnen, ja. Ja. Na, warte. Das sagst du mal als erziehender Vater. Ja, nee, sieht doch sowieso so aus, als ob das schon so ist. Insofern ist es nur dann klare Verhältnisse. Das sieht doch jeder mit einem Krutschstock, wa? Ja. Scheiße, insofern wa? Klare Verhältnisse. Dein Sohn hat jetzt sagen und der soll dir jetzt einen Mann suchen. Christoph? Gibst du mir die nochmal? Ja. Ja. Christoph? Ja. So, jetzt kümmere dich mal vielleicht in den nächsten 2 oder 3 Wochen mal um einen anständigen Mann für deine Mutter. Das wird sonst nicht. Die kriegt jetzt selber, glaube ich, nicht so richtig auf die Reihe. Kann das sein? Ja. Ja? Weiß ich nicht, ja. Dass du vielleicht, dass du ihr mal sagen lässt, was sie so an Angeboten habt und dass ihr die Bäder abklappert. Ich weiß es nicht, aber. Und dann hinterher mal Auswertung und dann können wir nochmal drüber reden. Klasse Musik. Ja, aber ehrlich gesagt würde ich jetzt irgendwie mal Ruhe von einem Mann. Ach so, also, naja, aber gut, ey, da musst du auch Verständnis haben, dass deine Mutter so halt vielleicht doch ganz gerne zu Hause hätte. Ja, okay, ja. Naja, oder vielleicht, dass ihr euch ein Haustier anschafft. Meerschweinchen, einen Hund, einen Kanarienvogel. Wir haben eine Katze. Habt ihr schon? Ach so. Ja. Naja, ey. Ein Mann muss sein, aber dann nimm doch wenigstens das kleinste Übel da irgendwie. Also dann kümmere dich selber drum, such jemanden aus für sie, der gut ist. Der gut zu ihr ist und der, mit dem du auskommen kannst. Scheint mir die einzige mögliche Lösung. Was für ein Küsschen? Ich sende ein Küsschen an Kurti. Ich sende ein Küsschen an Kurti, sagt meine Mutter. Ja. Dafür, ja. Aber hier, verstehst du, ja, okay, weil ich finde auch, im Grunde genommen ist Martin, denke ich, nur ein Kiffer. Verstehst du, der nimmt Koks und so ein Zeug. Ja. Ist ein Säufer und alles und ich verstehe nicht. Naja. Nee, ist schon klar, stehst nicht drauf. Von daher sage ich, such deiner Mutter einen anständigen Mann. Ja. Sonst zieht die Hölle da ewig weiter. Mhm. Also bei euch und hier bei mir eben auch. Mich macht das ja auch völlig wischiwaschi. Aha. Ich werde ja auch völlig verrückt. Wir lieben dich. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, Christoph, könntest du dir vorstellen, ich meine, es ist jetzt 22:30. Ja. Ob du dir vorstellen könntest, jetzt langsam ans Bett zu gehen? Ja, wollte ich ja eigentlich. Dass deine Mutter vielleicht mal noch ein bisschen Kontakt aufnehmen kann, rumtelefonieren und so mal Termine über die nächste Woche machen, zu denen ihr dann beide hinnäht, dass ein vernünftiger Mann mal ins Haus kommt? Ja. Und da ist es schon ganz schön, wenn sie da ihre Ruhe ein bisschen dabei hat. Ja. Also insofern, geh du mal jetzt ins Bett und schlafen. Ja. Ja? Wann musst du morgen raus? Um 6:30, 7:30. Naja, dann ist gut. Dann jetzt aber ab ans Bett. Ja. Okay, tschüss. Rosa, ja? Ja? Kannst du noch ein Lied spielen? Ein Lied, ja, aber nicht, was du dir wünschst, sondern ich spiele eins und dann kannst du sagen, okay, das wollte ich hören. Ach, Menno. Wieso denn? Ist doch super. Nein, ist doch ein großzügiges Angebot. Ein bestimmtes. Welches denn? Von Eminem. Nee. Kann ich nicht. Ach bitte. Kann ich nicht. Wieso? Na, weil ich es ja nicht da habe. schon erledigt, oder? Ach, super. Ach, scheiße. Christoph, tschüss. Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett. Ja, okay, tschüss. Und die Mutter in Ruhe lassen, ja, okay, genau. Tschüss. Tschüss. Ja, okay, tschüss. So, Dierhof, komm hier. Dierhof mit Sidiostar. Wunderbare Musik. The Runners 4 heißt die Platte, ist, glaube ich, 2005 erschienen. Serious Star. Fritz Info Nachrichten. Um 22.30 Uhr. Das ist der Promo geklaut, wirklich. Stimmt, auf Wacker, das ist weggeflogen. Hm. Oh ja, kann man das machen. Mit der ersten 30 Sekunden Betriebsbereich. Mit Grischa Sedelke. Okay. Fangen wir an, oder? Betriebstemperatur erreicht? Ja, jetzt kann ich. Gut, okay. Okay. Die russische Regierung hat die Gespräche mit Weißrussland über das Ende der Erdölblockade abgebrochen und Bedingungen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen gestellt. Die Regierung in Minsk hatte eine Transitsteuer auf russisches Öl erhoben, weil Moskau den Gaspreis für Weißrussland verdoppelte und eine Öllieferstelle erhob. Daraufhin hatte Russland die Lieferung nach Westeuropa gestoppt. Die Fraktionschefin der Grünen, Künast, hat angesichts des russischen Ölstopps vor einem Wiedereinstieg in die Atomenergie gewarnt. Auf der Klausurtagung der Bundestagsfraktion in Wörlitz sagte Künast, die Atomenergie bleibe eine Risikotechnologie, bei der auch die Endlagerung nicht gelöst sei. In den kommenden Monaten wollen die Grünen konkrete Maßnahmen für die einzelnen Energiebereiche erarbeiten, so Künast. Die Mitarbeiter des insolventen Handyherstellers BenQ müssen weiter um ihre Zukunft bangen. Auch eine Tagung des Gläubigerschutzes in München mit zwei Interessenten brachte keine Entscheidung. Eine deutsch-amerikanische Gruppe will nach Medienberichten bis zu 800 Arbeitsplätze sichern und Luxushandys produzieren. Nach Meinung des Insolvenzverwalters von BenQ sind die Konzepte jedoch unzureichend. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat wegen der US-Luftangriffe in Somalia vor einer Zunahme der Gewalt in dem afrikanischen Land gewarnt. Der Konflikt könne dadurch eine neue Dimension erreichen, sagte Bans Sprecherin in New York. Die US-Streitkräfte haben im Süden Somalias mutmaßliche Al-Qaida-Terroristen angegriffen. Dabei wurden nach Angaben aus Geheimdienstkreisen zwischen 5 und 10 Personen getötet. Zum Sport. Alba Berlin hat das letzte Heimspiel der Vorrunde um den ULEC Cup gewonnen. In der Verlängerung besiegten die Albatrosse Chimki Moskau mit 90-83. Und Eishockey. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin beim EAC Ingolstadt mit 1-5 verloren. Wetter. In der Nacht soll es trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 9 Grad. Morgen ist es dann zunächst etwas sonnig. Am Nachmittag ziehen dann gebietsweise Regen durchs Sendegebiet und es weht ein stürmischer Wind. Das Ganze bei milden Höchstwerten von 15 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz, wir haben keine Meldung für euch und wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, die Specials waren das eben mit Gangster. Die Specials, wir telefonieren ja heute, oder ich würde versuchen, mit euch zu reden über bereits, was haben wir heute, 9. Januar, gebrochene Neujahrsvorsätze. Da wird es doch den einen oder anderen schon geben, der sich, man muss sich ja da nicht schämen, sondern das gehört ja eigentlich dazu. Das ist ja ein Problem, ist ja im Grunde, diese Erfahrung muss man einfach 5, 6, 7, 8, 10, 12 Mal machen, bis man dann soweit ist, so, hat alles sowieso keinen Sinn, weil irgendwas vorzunehmen, ist irgendwie Blödsinn. Wer sowas bereits, wie vorhin der Anrufer als 16-Jähriger schon sagt, der nimmt sich ja überhaupt da nichts vor, das ist irgendwie total gefährlich, da wird man völlig blöde und denkt, alles ist okay, so wie das, so ist es eben nicht. Man müsste schon immer den Anspruch haben, dass es irgendwie anders wäre, anders sein könnte, anders sein sollte, ohne das dann so reell auf die Reihe zu kriegen. Wer diese Erfahrung jetzt in den ersten 10 Tagen des neuen Jahres gemacht hat, der könnte hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ansonsten würde ich mich natürlich auch mit dem einen oder anderen Jahresanfangsscheitern, mit der einen oder anderen Jahresanfangsenttäuschung zufrieden geben. Hallo, wer bist denn du? Christian. Hallo Christian. Ich hatte damals schon angerufen, als Fred aber ziemlich da war und habe auch eine Gedichte gekriegt. Du hast eine Gedichte gekriegt? Für wen war denn bitte, Christian? Na, für meine Mutter. Familie. Für meine Familie. Für deine Familie. Und wie ist es denn angekommen, das Gedicht? Sehr gut. Also es war ist ja das Gedicht Chaos mit der Vase. Ja. Gleich am Anfang und meine Oma hat sich total gefreut, dass ich mich da über so eine Gedicht entschuldige und ja, und meine Familie. Also war erstens rechtzeitig da? Ja, ja. Dann war das schon toll handgeschrieben, oder? Ja, ja. Und dann war ein super Gedicht, oder nicht? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwie in den Gespräch kommen, oder? Ja, ja. Christian! Ja. Ja. Du hast zwei Lieblingsbuchstaben. Weißt du welche? Nee. J und A. Ah. Ja, ja. Christian, erzähl mal, hast du dich denn wenigstens vorgetragen unter dem Weihnachtsbaum? Ja klar, hab ich das gemacht. Also es kam so an, du hast es dann in Empfang genommen, hast es erstmal keinem anderen gezeigt. Nö. Gut, dann war Heiligabend, 16 Uhr, nach Wiener und Kartoffelsalat, ging es dann an das Verteilen der Geschenke? 16 Uhr war es nicht, aber es war mit Wiener und Kartoffelsalat und das ging an die Geschenke. Gut, und dann? Erzähl doch mal, ich will jetzt nur mal wissen, wie man so ein Geschenk schenkt. Also ein Geschenk schenkt man. Ja, zumal es ja auch jetzt an alle eigentlich war, oder? Es war ja jetzt nicht nur für einen. Das schenkt man gleich am Anfang. Am Anfang werden bei uns, ich denke auch bei vielen, immer erst die Gedichte vorgetragen und dann darf man erst die Geschenke auspacken. Ach, bei euch werden immer die Gedichte vorgetragen? Ja, ja, so ein kleines Weihnachtsgedicht muss man immer haben. Ehrlich? Ja, ja. Was hast du denn da sonst immer gehabt? Na, sonst, ansonsten Advent, der Tannenbaum brennt oder die Sickel. Ach, ehrlich, so auf dem Level? Ja, naja, oder auch höher. Also auf höheren Level zum Beispiel auch so eine, wie sieht nicht, so eine Einseitengedichte. Was sind denn Einseitengedichte? Also, aber also, auswendig? Nee. Na, doch, ja klar. Ich musste auch der Ehrenkönig früher auswendig lernen und so. Boah, und kannst du noch? Nee. Warum denn nicht? Anfangen. Fang mal an. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben wohl in dem Arm, er hält fest ihn sicher, er hält ihn warm. Super. Und jetzt hast du dann, aber war das dann eigentlich gereimt, die Dicht, was da an eure Familie ging? Das war ja reimt, ja. Ach so, wunderbar. Aber du hast es jetzt nicht auswendig gelernt noch. Nee, das konnte ich nicht. Sondern hast du dann effektvoll vorgelesen vom Blatt. Genau. Und die Familie war hin und weg. War super. Und jetzt ist es hoffentlich gerahmt und hängt irgendwo an der Wand. Nee, das hängt wie damals jetzt am Fenster. Wie am Fenster? Na, wie ich damals gesagt habe, am Fenster. Ach so. Ach, kick mal hin. Weil ich mich ja versprochen habe und das habe ich dann ja auch eingehalten. Na wunderbar, na, das muss ich aber ziemlich erzählen. Den kannst du ja mal einladen, jetzt nicht zu mir Dichter schreiben, aber einfach so zum Talk. Meinst du? Könntest du aber machen. Meinst du, dass er was Interessantes zu erzählen hat? Worüber soll ich denn reden mit dem? Na, weiß ich nicht, über... Na, was würde dich denn interessieren an dem? Na, mich würde interessieren, wie man dazu kommt, so Gedichte zu schreiben. Also generell, dass man so Gedichte macht. Halt. Würdest du auch gerne Gedichte schreiben? Ich habe es mal versucht, aber das hat nicht geklappt. Inwiefern hat es nicht geklappt? Ja, ich habe nichts zu reimen hingekriegt. Wie alt bist du, Christian? Ich bin 14. Kick mal inne an. Aber so schnell schon auf den... Ich meine, dann aber unbeschwertere Gemüter sagen, dann muss ich nicht reimen. Ist eben eine moderne Gedicht. Tja. Aber da bist du dann schon doch Form- und Stilbewusst. Ja, na klar, weil... Ja, super. Das hat ja dann was mit Kultur zu tun. Mit Kunst jetzt, ja. Ja, dem, ja. Ja, ja. Ach, und da würdest du dann schon, wenn dann richtig. Ja, dann aber richtig. Super. Also sonst so eine Gedichte wie zum Beispiel... Wo dann zum Beispiel im Deutschbuch steht, schwarz, schwarz, schwarz, schwarz, schwarz, weiß, weiß, weiß, weiß, weiß, und unten steht, blau ist ja sinnlos. Ja. Naja, kommt drauf an, würde ich sagen. Aber trotzdem erstmal den Ehrgeiz zusammen, Gedichte schreiben zu können, die sich tatsächlich auch reimen. Reimen ist schon irgendwie natürlich ganz schick. Den hast du, den kannst du nicht erfüllen, von daher hast du gesagt, Dichter ist deine Berufung nicht. Nee, absolut nicht. Und was machst du jetzt aber ausgleichsweise? Ich meine, wenn man irgendwie so ein starkes Motiv hat, die Dichte zu schreiben, dann muss doch die Energie irgendwo anders hin. Die Energie lädt sich in Janischt um. In Janischt? Nee, die verpufft einfach. Das war ja bloß so ein... Ach, das ist aber auch nicht schön, oder? Naja, Ja, wohin soll die sich denn lenken? Na, weiß ich auch nicht. Könntest ja anfangen, Bilder zu malen, zu häkeln, Makramee, Tattoos bei anderen Leuten anzubringen, mit Spraydosen nachts durch die Straßen zu schleichen. Gut, das könnte ich natürlich machen. Ja, nee, also ich will jetzt nicht einreden, aber das wäre ja irgendwie so, weil du sagst, wo soll es sonst hin? Gut, aber also ich renne nicht so oft mit Spraydosen nachts, tagsüber. Ich auch, ach so. Und denn? Ach, tagsüber? Ja. Da wird man da nicht leicht erwischt? Nee, wenn man die richtigen Orte kennt, nicht. Ach so, na dann ist gut. Christian! Ja. Na dann würde ich mal sagen, puh, was sagt man da? Danke dir für deinen Anruf, wa, oder? Ich hab da noch von den Vorsätzen. Ach so, du hast doch noch einen gescheiterten Vorsatz. Ich hab so jetzt 2 davon. Na, das ist doch schön. Ach, auch gleich, nee, aber ist aber nicht schön. Was für einen Vorsatz hattest du denn? Na, den ersten Vorsatz, den ich hatte, etwas abzunehmen. Wieso? Bist du so dicke? Ja, nicht so dicke, aber schon so ein bisschen halt. Da möchte man natürlich abnehmen. Aha, und weißt du, woher das kommt? Weil du zu viel so Pommes, Pizza? Eher nicht. McDonald's? Was denn? Na, eher, dass ich den ganzen Tag vorm Fernseher sitze und nichts mache. Außer Hausaufgaben und lernen. Uiuiui. Und was isst du dann dazu, zum Fernsehkicken? Na, eigentlich auch nichts. Ach so, wie, aber da wirst du trotzdem dick von. Na ja, klar, wenn man den ganzen Tag nichts macht. Ja, ja. Gut, und dein Vorsatz war, naja gut, jetzt kann man in 2 Wochen aber auch nicht abnehmen, aber dein Vorsatz war jetzt irgendwie dein Leben ein bisschen anders zu gestalten. Ja, und das hat gleich am ersten Tag ja nicht mehr funktioniert, weil ich mich wieder vom Fernseher gesetzt habe und nichts anderes gemacht habe. Und das jetzt aber auch die ganzen Tage durch bis heute, wieder? Nee, da habe ich gerade mal angefangen, hier in der Wohnung mit so einem Fahrrad zu fahren, also jetzt nicht so in der Wohnung rumfahren. Ja, ja, mit so einem Tretdings genau. Da. Ach, da kommt man sich, aber naja, hat den Vorteil, dass man den Fernseher anlassen kann, ne? Genau. Ja, und? Hilft das? Bringt das was? Schon, aber das ist ja schon anstrengend nach einer Weile. Ja, ja. Ja, das ist die Scheiße dabei, oder? Ja, Sport ist leider immer anstrengend. Ja, vielleicht solltest du doch irgendwie. Aber ich meine, Spielen ist vielleicht immer ganz gut. Vielleicht fängst du mit Tischtennis an oder Karten oder was? Karten ist nicht. Naja, Karten bringt es jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz. Würfelspiele ja auch eher nicht. Federball. Federball, ja. Ja, irgendwas Spielen ist, glaube ich, immer noch der beste Sport, oder? Wo man den Ehrgeiz hat, irgendjemand anders zu besiegen. Ja, aber Federball im Verein könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ach so, naja, muss ja auch nicht der Verein sein. Kannst ja irgendjemand anders nehmen und immer über die Wäschestrippe. Ja, aber bei dem Wetter doch nicht. Na, sag mal, so kalt ist ja jetzt nun gerade eben nicht. Es geht nicht in die Kälte, aber das ist so matschig und regnerisch. Ach so, naja, dann weiß ich auch nicht. Kann man Federball zu Hause spielen? Eigentlich auch nicht richtig, wa? Nee. Naja, auch blöde, ja. Ja. Was war denn dein 2. Vorsatz? Zweiter Vorsatz war, mich in der Schule zu verbessern. Also ein bisschen. Das schafft man aber auch nicht in 9 Tagen. Oder nee, wann liegen die Schule? Die ist aber gestern erst losgegangen wieder, oder? Ja. Ja, in 2 Tagen ist es auch nicht zu schaffen. Nee, nicht in 2 Tagen, aber man kann es ja mal probieren. Ja, aber als Vorsatz hast du es. Aber du hast ihn auch noch nicht aufgegeben, den Vorsatz, oder wie? Nee, aber er hat schon mal generell fast gar nicht hingehauen. Wieso? Na, also ich hab mir ja vorgenommen, in der Schule mich zu verbessern. Ja. Und dann habe ich aber so ein 0-Bock-Einstellung gleich am ersten Schultag. Ja. Und bin in eine Schule drin und sofort den Englischlehrer angeblafft, warum er da so dämlichen Unterricht macht und so. Oh. Und was hat er gesagt, weil er so dämliche Schüler hat? Ja, so ungefähr. Naja, dann steht's ja 1:1. Dem ist sowieso alles egal, deswegen. Eieiei. Ja, dem kann's ja auch egal sein, der hat ja seinen Job. Naja. Du willst ja was lernen, der muss ja nicht mehr lernen. Der muss ja nur noch sein Geld verdienen. Wenn sich die Schüler beschweren, hat er ja auch nicht mehr lange seinen Job. Wenn sich alle Schüler beschweren. Weiß ich auch nicht. Wenn der lange genug da sitzt, das an sich abperlen lässt. Oder? Könnte sein. Ja, aber im Grunde macht man als Schüler eher Minus. Das ist leider immer das Problem, was die Lehrer nicht haben. Genau. Von daher sollte man das irgendwie als halbwegs helles Gemüt schon versuchen zu kapieren, dass es so ist. Ja, aber ich bin zwar ein helles Gemüt, aber ich lass mich nicht gerne vorführen oder lass mich nicht gerne unrecht behandeln. Aber klang er jetzt nicht so, als ob du nicht auch durchaus bereit wärst, den Englischlehrer vorzuführen? Wäre ich schon zu bereit, aber mir fällt halt nicht ein, wie man das machen könnte. So, dann bist du ja doch nicht so ein helles Gemüt. Mir ist ja letztens was eingefallen, aber dann habe ich mitgekriegt, das klappt nicht, weil ich die Materialien dafür zu Hause ja nicht habe. Ach so, was wolltest du denn machen? Na, ich wollte einen Kassettenspieler nehmen, also so ein ganz altes Ding, hier Pausengong die ganze Zeit einspielen, bis der dann irgendwann blöde wird davon. Und dann auch so eine alten Tricks, wie die ganze Zeit auf die Schuhe gucken oder so. Ja, aber dadurch verbessern sich deine Englischnote wahrscheinlich auch nicht gerade, oder? Ja, man könnte sich ja auch melden. Das Problem ist, dass der nichts zu melden hat. Naja, aber vielleicht müsstest du dich melden. Ja, komm, aber was willst du noch eine Frage? Wie wird TU geschrieben antworten? T-O oder T-O-O. T-O-O. Das Problem ist bloß, dass sich ungefähr 28 andere Schüler melden und gerade ich nicht drankomme. Ach so. Deswegen. Naja, dann kannst du dich aber trotzdem melden. Weil dann brauchst du ja nicht mal Angst haben, dass du rankommst. Im Prinzip, ja, ich melde mich ja, aber das bringt ja nichts, wenn solange ich nicht rankomme. Ach so. Melden die sich immer alle? Ist das so eine Streberklasse, in der du da bist? Bist du auch so ein Streber, dass du dich immer meldest und die anderen melden sich auch immer alle? Ja, nicht. Überhaupt nicht. Naja, dann melde dich doch mal, wenn sich die anderen nicht melden. Was? Dann melde dich doch mal, wenn die anderen sich nicht melden. Dann ist ja das Problem, dass das alle nicht wissen, dann wissen ich auch nicht. Ach so, das ist, eure Klasse ist jetzt gewissermaßen auf einem Level, auf einem total identischen Level gleich doof. Würde ich jetzt nicht sagen, aber. Also wenn, dann wissen es alle oder dann wissen es keiner? Also jetzt so. Es gibt schon welche, die das wissen, aber die sind dann halt, Ja, aber zu denen so, hörst du nicht. Ja, genau. So hast du dir irgendwie überlegt, wie das aussehen könnte, dass du dich in der Schule verbesserst? Oder hast du bloß so gedacht, ich werde jetzt besser, egal wie, mir ist es egal? Erstens, ich muss besser werden und zweitens kann man sich ja zu Hause auch irgendwann mal richtig hinsetzen und mal ein bisschen lernen. Könnte man machen wahrscheinlich, wa? Aber müsste man dann was auch machen? Und das Problem ist, müsste man selber machen. Ja, das ist ja mal das größte. Ja, das ist das allergrößte Problem, wa? Das sind, warum, wenn das jemand anders machen könnte, das wäre doch prima. Am besten immer noch im Fernseher im Zimmer, damit man abgelenkt ist. Genau. Eieiei, mein lieber Freund, das Leben ist nicht leicht, oder? Nicht so. Also im Moment noch nicht. Genau, den Eindruck habe ich allerdings auch. Insofern Zähne zum Zusammenbeißen. Oder weiß ich was. Zähne habe ich ja noch, kann ich keine zusammenbeißen. Ja, das ist der Unterschied zwischen uns. Dann würde ich dir jetzt hier noch so ein verspätetes, quasi aber von einem koreanischen Hippie gespieltes Weihnachtslied hinterher schenken. Kannst du gerne machen. Das mache ich doch, oder? Ja. San Ul Lim spielt Jingle Bells. Klingt aber echt total cool. Tschüss, Christoph. Nee, Christian. Ja. Tschüss. Tschüss. Created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, Jingle Bells war das mit San Ul Lim. Koreanische Hippie-Version von Jingle Bells. Da würde man ja da sehen, wie der dazugehörige Weihnachten aussehen mag. Wir reden hier heute über bereits nach 9 Tagen gebrochene Neujahrsvorsätze. Wenn ihr euch von vornherein habt für Neujahr und inzwischen schon festgestellt habt, dass ihr irgendwie doch nicht auf die Reihe kriegt und das bereits nach 9 Tagen, dann wäre das hier die Telefonnummer, unter der ihr anrufen könnt. Ich rufe und die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Man kann natürlich auch hier beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der ist quasi geschaltet, der nimmt eure Ansagen entgegen. Dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo. Hallo? Ja, wer ist denn da? Mo. Hallo, Mo. Wie geht's? Ja, ausgezeichnet. Und dir? Super. Also abgesehen davon, dass wieder Schule ist, ist alles in Ordnung. Also es gibt aber Schlimmere als Schule, oder? Was? Nee, echt nicht? Nee. Nicht. Ah, wie alt bist du denn, Mo? 14. Oh, du hast aber noch ein bisschen Schule vor dir, oder? Ja, naja, kommt drauf an. Ja, oh, was heißt denn kommt drauf an? Naja, ein bisschen schon noch, oder? Ja, also ein Jahr. Also, naja, anderthalb. Wieso ein Jahr mindestens, oder wie? Naja, jetzt noch das Halbjahr dann und dann noch halt 10., wenn ich halt kein Abi machen will. Ja, und willst du? Muss mal schauen, also kommt drauf an halt. Ja, und warum willst du nicht? Naja, irgendwie, weiß nicht, halt alle Abi machen. Ja. Und dass man sich ein bisschen unterscheidet und ein bisschen anders ist als die anderen. Nein, nicht nur deswegen, weil halt irgendwie jeder sagt, ja, mach dein Abi und ich meine, es kann nicht der einzige Weg sein. Ach so, soll ich was sagen? Ja. Mach dein Abi. Ja, gut, hast du dir denn schöne Sachen vorgenommen für das neue Jahr, die du bereits gebrochen hast? Ja. also. Wie viele Vorsätze hattest du denn? So sagen wir mal, überdenk mal zurück, die Silvesternacht, überleg mal, wie viele verschiedene Sachen du dir da vorgenommen hast. Oh Gott, sagen wir 4. 4? Ja. Boah, na dann sag mal. Erstens? Also weniger zu trinken. Was meinst du mit trinken? Na, Alkohol. Da bist du jetzt schon so, dass du das quasi mit 14 Jahren als schon ein Problem empfindest. Ja, also, naja, ein bisschen, dass ich mich noch kontrollieren kann halt. Ja, vielleicht versuchst du einfach mal auch mal ein halbes Jahr nicht zu trinken. Nee, ist nicht so prickelnd. Irgendwie muss man ja die Schule überleben, ne? Aber mit Alkohol überlebt man sie, glaube ich, nicht. Also ich meine auch die Überlegung, es muss andere Wege geben, da hast du schon recht, aber ich glaube, der Alkohol ist jetzt nicht gerade der die anderen Wege zeigt, oder? Also ich meine, der öffnet schon andere Wege, aber es sind definitiv andere Wege. Ja. Klar kann man das, nö, Abi mache ich nicht, ich mache lieber Alkohol. Nee, schon nicht, aber naja, irgendwie, keine Ahnung, schon gleich am nächsten Tag wieder gebrochen. Schon am nächsten Tag wieder Alkohol getrunken? Ja. Und zwar in einer Art und Weise, dass du dich nicht kontrollieren konntest, oder wie? Ja. Nein, wirklich? Ja. Oh, boah, ehrlich? Wer, bei welcher Gelegenheit, wie denn? Also mal, als ich 14 war? Ich war mit einer Freundin weg. Wo denn? Also feiern bei Freunden. Und was habt ihr da getrunken? Keine Ahnung, Feigling. Eieiei. Alles Mögliche. Ja, nee, aber geht. Und aber sag mal, bringt denn das was? Ist lustig. Also so sagen wir, Probleme bekommt man davon nicht weg, das ist mir schon klar, aber das möchte ich auch gar nicht. Ja, aber was? Aber ich meine, so richtig besoffen ist doch nicht lustig. Naja. Ist doch tendenziell schon ein bisschen eklig, oder? Kommt drauf an. Also manche werden ja aggressiv und manche halt nicht. Manche naja, auch wenn man nicht aggressiv wird, ist es ja trotzdem für einen selber irgendwie dann letztlich doch ein bisschen eklig. Also, ja. Also ich versuche es schon eher immer zu vermeiden. Selbst wenn ich Alkohol trinke, versuche ich doch zu vermeiden, irgendwie besoffen zu sein. Na, nur wenn ich dann irgendwie einen Scheiß baue. Also nur wenn ich dann anfange, irgendwie mit Jungs oder so, dann wird es ein bisschen scheiße. Naja, vor allem, die erzählen es auch mal ein bisschen rum und so. Das ist nicht so günstig. Was machen die? Die erzählen es einfach rum so. Ja. Das ist in der Schule dann nicht so lustig. Nee, aber generell, also so. Und warum könntest du nicht grundsätzlich sein lassen? Weiß nicht, weil. Ich weiß nicht, weil, wenn ich mir eine Grenze setze, also so, dann überschreite ich sie immer noch krasser und deswegen lasse ich es lieber. Nee, aber jetzt tu doch nicht so, als ob du dein Opfer wärst. Du kannst doch, du bist doch irgendwie. Du lebst doch dein Leben. Du könntest doch sagen, nee, ab jetzt sauf ich nicht mehr. Ja, aber will ich irgendwie nicht. Ja, aber du könntest es aber wollen. Ja. Und warum willst du es nicht? Ja, aber ab und zu geht's dann mal. Also jetzt habe ich ja also in der Schule trinke ich ja nicht so viel. Naja, unabhängig davon. Ja. Warum könntest du nicht sagen, nee, will ich nicht? Weiß nicht, kann ich nicht so sagen. Weil ich dann wieder Lust drauf habe und dann mache ich es doch wieder. Also es bringt nichts, weil ich habe mir auch zum Beispiel einige andere Sachen nicht vorgenommen, weil ich genau wusste, irgendwie das schaffe ich eh nicht. Was hast du dir, was hast du dir nicht vorgenommen, von dem du wusstest, dass du es nicht schaffst? Rauchen. Und was noch? Was noch? Nochmal überlegen. Eigentlich habe ich mir sonst mit meiner Mutter nicht mehr zu streiten. Ja. Das ist ja schwieriger, finde ich, als nicht trinken. Ja. Nee. Aber was hast du noch, was hast du dir noch vorgenommen? Nicht zu trinken, hast du dir als erstes vorgenommen, als zweites? Ja, genau, und halt für die Schule was zu machen. Und jetzt habe ich auch schon Russisch-Vokabeln gelernt. Juhu. Ja, und weiter, was hast du dir noch vorgenommen? Du hast gesagt 4 Sachen. Halt nicht mehr so oft Party zu machen. Und die 4? Alles nicht schon? Nee. Hast du irgendwas trinken, Schule machen, weniger Party. Und was hatte ich noch? Ah ja, genau, abzunehmen. Um mehr Sport zu treiben. Abnehmen, Sport. Aber das habe ich auch schon geschafft. Wobei, sag mal, haben alle Sachen haben irgendwie mit Trinken zu tun, fällt mir auf, oder? Ein bisschen was für die Schule zu machen, dafür kann es nicht schaden, nicht zu trinken. Weniger Party zu machen, läuft auch darauf hinaus. Und ein bisschen abnehmen, um Sport zu machen, wäre ja vielleicht auch eine Alternative. Ja, passt schon. Ja, vielleicht konzentrierst du dich dann doch auf den ersten. Sag mal, jetzt sitze ich hier aber echt da wie ein... Wie was? Berater für anonyme Alkoholikerinnen. Nee. Naja, was soll ich sagen? Aber ich meine, Kilo habe ich schon abgenommen. Jetzt wiege ich nur noch 46. Prima, jetzt müsst ihr nur noch... Wie groß bist du denn? 1,61. Und warum muss man da abnehmen? Weil man da abnehmen muss. Wenn man 46? Ich will nicht wie so eine Quetschwurst rumlaufen. Ich habe noch, Normalgewicht, sagen wir so. Du willst jetzt auch nicht aussehen wie ein Garderobenständer, oder? Nee. Bist du sicher? Ja. Aber bei 1,61, 46 Kilo? Das ist ja normal. Für wen? Das sagt der Arzt. Wie bitte? Sagt der Arzt, ja? Naja, gut, okay, will ich mich nicht einmischen. Wieso gehst du zum Arzt deswegen? Na, weil man gewogen wird. Ach so. Und, keine Ahnung, Jugenduntersuchung und alles. Ja. Nee. Und hast du dich mit dem auch mal ein bisschen über etwas weniger Saufen unterhalten? Ja. Also meine Mutter hat mir schon Vorträge gehalten, aber ich weiß nicht, also. Ich glaube, es wird schon irgendwie jetzt so, in den Ferien war es nur sehr extrem. Naja, der Vorteil ist ja, wenn man sich so ein bisschen die Birne wegsäuft, dann merkt man das ja letztlich nicht mehr. Das Problem ist ja, dass die doof sind, kriegen aber nicht mit, dass sie doof sind. Ja, okay. Weil sie so doof sind, dass sie selber nicht merken, dass sie doof sind. Und das ist ja beim Saufen dasselbe. Ja, okay, aber wenn man sich dann so ein bisschen Baller trinkt, merkt man ja nicht mehr, dass man Baller ist. Ja, okay, aber mein letztes Zeugnis war ja nicht so schlecht, dass ich da sagen müsste, ich wäre doof. Naja, aber wenn du jetzt nach der 10. abgehst, was machst du denn dann? Hängst du rum? Steht ja sowieso nicht an, oder? Nein. Noch ihn trinken? Nein, ich würde dann Eurythmie-Ausbildung machen. Das klingt jetzt aber nicht gerade, als ob die Alkoholiker suchen, oder? Nee, ich meine, mit 14 muss man sich halt ein bisschen ausleben und dann mit 15 jetzt am 14. Mit 15 dann vernünftig werden, meinst du? Genau. Ja, naja, gut, okay, mach ich. Ich will mich da nicht einmischen. Mo, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Danke auch jedenfalls. wollte eine ganz andere Musik spielen. Die spielen wir gleich. Das ist Selda, so eine türkische Hippie-Queen aus den 70er Jahren mit wirklich total interessanter, seltsamer, lässiger Musik. Ich wollte jetzt aber noch weit um gute Vorsätze geht. Hier noch einen guten Vorsatz. Singen einen guten Vorsatz zum Vortrage bringen lassen. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich fahre einen Panzer, ratata, ratata. Ich fahre einen Panzer, ratatatata. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich steige in ein Flugzeug, hui sie sind, ich steige in ein Flugzeug, hui sie sind. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich baue große Brücken, rom tam tam, rom tam tam. Ich baue große Brücken, rom tam rom tam tam. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich werd ein flinker Funker, da di dit, da di dit. Ich werd ein flinker Funker, da di dit. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich lade die Kanone, rum bum bum, rum bum bum. Ich lade die Kanone, rum bum rum bum bum. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Frommer Vorsatz? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, wir sprechen über gebrochene Neujahrsvorsätze beziehungsweise andere Jahresanfangskatastrophen, Enttäuschungen und Scheitereien. Hallo. Hallo, Kuttner. Wer ist denn da? Hier ist Franziska. Franziska? Ja. Jetzt haben wir heute nur Mädchen, oder? Ist ja aber auch toll. Das ist so komisch. Manchmal rufen nur Jungs an, manchmal rufen nur Mädels an. Hallo Franziska, von wo rufst du an? Hallo, ich rufe aus Potsdam an. Aus Potsdam. Gut. Ich halte nichts von Neujahrsvorsätzen und ich mache mir auch... Wie alt bist du, Franziska? Ich bin 20. Und wie lange machst du dir schon keine mehr? Wann hast du das letzte Mal noch? Ich denke mal so vor 8 Jahren vielleicht. Aber frag mich nicht, was ich mir da vorgenommen habe. Also so mit 12, 13 hast du dir noch was vorgenommen? Ja, denke ich mal. Und dann setzt du irgendwann welche Erfahrung ein? Dass es nur springt. Dass es nur springt, genau. Und es ist ja nicht so, dass ich mir überhaupt keine Vorsätze mache, aber ich denke, dass es halt wirklich nichts bringt, sich zum neuen Jahr Vorsätze zu machen. Weil wenn man irgendwas ändern will, dann sollte man es jetzt gleich sofort machen. Wann hast du das letzte Mal so einen Entschluss, etwas wirklich zu ändern, gefasst? Ich nehme mir immer mal vor, weniger zu essen. Aber nicht, weil ich abnehmen will, ja? Sondern weil ich denke, dass einfach Verschwendung ist zu essen, wenn man keinen Hunger mehr hat. Einfach nur aus Vergnügen. Ach so. Und vorher, also du isst schon so, dass du dir dann einfach den Bauch vollstopfst, trotzdem du ja keinen Hunger hast. Ja, naja, nicht so, dass ich mir vollstopfe, sondern dass ich halt einfach so aus Langeweile esse, vor allem vieles Süßes und so. Ah, ja, ja. Aber ohne Figurprobleme zu bekommen. Ohne Figurprobleme, ja, weil ich mich doch relativ viel bewege, aber ja, ich denke, dass es halt einfach unnütz ist, so viel zu essen, aber ich mach's halt oft aus Langeweile. Ja. Und gibt's noch so einen anderen Bereich, wo du dir wirklich so einen Vorsatz genommen hast, das jetzt anders zu machen, dein Leben zu ändern? Na, ich nehme mir ganz doll vor, nochmal lange zu verreisen. Aber das kann ich halt nicht jetzt in Das ist ja fast eher ein Wunsch, oder? Das ist ja nicht so, dass man sagt, ah, da hat man den Vorsatz, hätte man jetzt gebrochen, man hat's wieder nicht gemacht, sondern das ist ja Luxus. Also das ist ja schön, wenn man es macht. Das ist schön, ja. Und wenn man es sich leisten kann und wenn man es irgendwie schafft. Ich glaube, man braucht nicht unbedingt so viel Geld dazu, lange zu verreisen. Nee, aber ich meine jetzt, ein Vorsatz ist ja doch, dass man etwas anders machen will, als man bisher macht, weil man erkannt hat, dass es so, wie man es macht, falsch ist oder schlecht ist oder ungünstig ist oder so. Ja. Und da bist du aber mit dir so im Reinen, dass du jetzt so einen Vorsatz nicht weiter hättest, sondern wenn du dir heute vornimmst, dann ist es lange zu verreisen. Genau. Ansonsten bist du komplett zufrieden mit deinem Leben. Nee, was machst du? Studierst du? Arbeitest du? Lernst du was? Ja, ich habe jetzt dieses Jahr angefangen, Bio zu studieren. Bio? Ja, Biowissenschaften. Ja. Jetzt im September oder wie? Ja. Und ist okay? Also das, was ich studiere, also das Fachliche ist schon okay, aber die Art, wie wir es vermittelt bekommen, da bin ich nicht einverstanden. Weil wir einfach nur, also ich habe den Eindruck, einfach nur zugeschüttet zu werden und nicht wirklich ernst genommen zu werden. Es ist ja jetzt so Grundstudium, erstes Semester, beziehungsweise Anfang vom Bachelor. Und wir werden einfach mit so viel Wissen überhäuft und uns wird nicht wirklich erklärt, wozu wir das mal brauchen, beziehungsweise wo die Verknüpfung zwischen den ganzen einzelnen Fachgebieten ist. Aha. Naja, vielleicht ist das irgendwie der Job, den man selber erledigen muss. Ja, das stimmt, aber ich bin ja auch fleißig dabei. Aber du schwörst dich trotzdem gerne darüber. Das stimmt, weil... Eigentlich könnten uns die ganzen Leute, die uns was beizubringen versuchen, so viel Arbeit ersparen, indem sie einfach ihren Job gut machen und indem sie einfach ein bisschen sich versuchen, in uns reinzuversetzen. Das ist immer das Problem, wa? Das wäre natürlich schön, wenn alle ihren Job machen würden und alle so, aber machen eben nicht alle. Ja, das ist schade. Genau. Von daher wisst ihr, was scheiße Trillerpfeifen machen. Bleibt eben nur Standard übrig. Trillerpfeifen machen? Genau. Wie macht man denn Trillerpfeifen? Aus scheiße Trillerpfeifen machen, sag ich. Also aus dem, was ist das Beste machen. Ja. Aber du bist mit deinem Leben zufrieden, du brauchst eigentlich keine guten Vorsätze, sondern höchstens vielleicht den etwas weniger zu essen. Ja, also was heißt zufrieden? Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich zurzeit mache, aber ich würde halt, wie gesagt, lieber verreisen. Aber ich mache erstmal was Richtiges, also ich studiere und mache meinen Bio-Bachelor. Und ja, aber das würde ja jeder machen, lieber verreisen, als das, was er gerade macht. Ja. Aber wieso? Das ist so wie die Alternative. Ach, lieber reich und glücklich als arm und unglücklich. Nee, ich will so, man sagt ja eigentlich eine gute Idee, stimmt. Ich will ja nicht verreisen, um mich auf die volle Haut zu legen und Urlaub zu machen, sondern einfach um vom Leben zu lernen, anstatt das zu lernen, was mir vorgegeben wird. Naja, vom Leben lernt man ja nicht im Urlaub, sondern auf dem Weg zur Arbeit. Das zum Beispiel, aber ich weiß noch nicht, was ich wirklich. Womit ich mein Brot verdienen will, also was ich jeden Tag machen würde, was ich. Ja, aber das wirst du ja jetzt wahrscheinlich nicht in Indien lernen oder in Mexiko oder in Tibet. Doch, könnte ich mir vorstellen. Was sollst du da lernen? Na, was so richtig meine Interessen sind, was ich so richtig gut kann oder was ich mir vorstellen könnte, jeden Tag zu tun. Weil ich denke, also ich würde mir dann die Reise, also ich habe ja nicht unbegrenzt viel Geld, sondern ich würde mir die Reise halt durch Gelegenheitsarbeiten finanzieren wollen. Und vielleicht würde ich da irgendwie mitkriegen, ah, sowas ist toll, ich will gerne irgendwie Touristen durch die Pampa führen oder ich will gerne irgendwelchen Leuten Sprachen beibringen oder so einfach so kleine Gelegenheitsarbeiten. Kannst du denn Sprachen? Ich kann Englisch ganz gut und ein bisschen Französisch und ich bin dabei, Spanisch zu lernen. Ah ja. Ja, Franziska, dann verreise. Ja, also das machst du in 3 Jahren ganz sicher. In 3 Jahren machst du es ganz sicher. Ja, also ich bin auch schon ein bisschen verreist. Also ich habe schon Blut geleckt sozusagen. Ich war letztes Jahr ein Jahr in Neuseeland. Ja. Und bin da mit meinem Fahrrad rumgefahren und habe auch gearbeitet. Aber da hast du schon erstmal noch nicht gelernt, was du eigentlich machen willst. Nee, weil außer wieder zu verreisen, um zu lernen, was du machen willst. Genau. Aber das Jahr war toll und es hat mir persönlich so viel gebracht und die Zeit ist so kurz, also so schnell vergangen. Und ich denke mir, warum mache ich sowas nicht weiter, solange ich die Möglichkeit dazu habe? Und dann habe ich aber überlegt, also nur Reisen ist ja eigentlich auch nichts. Also ich mache jetzt mal was Richtiges, jetzt studiere ich. Ja. Und jetzt habe ich aber gemerkt, studieren ist ganz schön anstrengend. Also es ist zwar auch Aber meinst du nicht so, dass es vielleicht so grundsätzlich eigentlich zum Leben gehört, dass es irgendwie ganz schön anstrengend ist? Das stimmt, dass es anstrengend ist. Und ich sage ja auch nicht, dass meine Reise in Neuseeland, dass das immer leicht war, aber ich finde, es hat mich einfach in ganz kurzer Zeit so persönlich unheimlich viel weitergebracht. Und da denke ich mir, warum, ich bin damit gut klargekommen. Wo hat es denn dich weitergebracht? Du redest ein bisschen wie wenn du dein Psychologe wärst. Ja. Aber gut, sage mal. Es hat mich weitergebracht, indem ich einfach viel selbstbewusster geworden bin und viel offener, weil ich ständig mit neuen Situationen konfrontiert war. Also ich bin praktisch ganz allein auf mich gestellt, da rumgereist mit meinem Fahrrad und meinem Zelt. Und dann habe ich ab und zu mal Leute getroffen, die ein bisschen komisch geguckt haben. Und dann haben sie mich gefragt, was machst du? Und dann habe ich denen erzählt, was ich mache. Und die haben mir erzählt, was sie machen. Und dadurch... Was hast du denn erzählt, was du machst? Du hast das da ja nicht gemacht, außer rumgereist, oder? Ja, nein, ich habe erzählt, ich fahre hier mit meinem Fahrrad. Also, Und ich war schon da und da und ich zählte einfach nur. Und dann haben die geguckt, oh, sowas machst du. Und manche habe ich getroffen, die das auch gemacht haben. Und dann haben wir uns halt so... ein bisschen ausgetauscht. Und wie lange würde denn dein Studium dauern, wenn du es jetzt wirklich zu Ende bringen könntest, wolltest? 3 Jahre. 3 Jahre. Dann bin ich erstmal im Bachelor und danach könnte ich noch 2 Jahre Master machen. Ich meine, wäre ja wahrscheinlich uninteressante Selbsterfahrung, ein Studium in 3 Jahren zu absolvieren, oder? Ja, das wird auf jeden Fall interessant, aber auch sehr schwer. Also ich mache das auf jeden Fall fertig, solange es mir möglich ist. Ja, und dann, wenn ich immer noch das Bedürfnis habe, dann bin ich weg. Okay, ich drück dir die Daumen. Okay, danke schön. Tschüss, Franziska. Tschüss. So, dann kommt jetzt Selda, türkische Hippie-Musik aus dem Wissing, spät 16. Hippie-Musik aus den späten 60ern, frühen 70ern. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich ist der David. Hallo, David. Hi. Ich habe ein Problem. Mhm. Bei mir ist es so, ich habe mit meinem Vater ein ziemlich schlechtes Verhältnis. Mhm. Und zwar kennen Sie den, glaube ich. Der hat auch früher bei Fritz gearbeitet. Aha. Der ist Lutz Ümichen. Ja. Und ich bin der Sohn von ihm. Ja. Ja, und... Aber, ja gut. Ja, und das Problem ist, wir haben ein super schlechtes Verhältnis, wir streiten uns ständig. Ja. Und vielleicht können Sie mir da vielleicht einen Rat geben oder so? Nee, glaube ich, kann ich nicht. Also auf Entfernung irgendwie nicht. Das musst du, glaube ich, schon mit deinem Vater selber klären. Ja, habe ich schon probiert, aber irgendwie. Aber das ist schwierig, wa? Ja, total. Ja, aber ich meine, das heißt ja nicht, dass es unlösbar ist, wenn nur wenn es schwierig ist. Ja. Wie hat es denn ausgesehen, als du es versucht hast? Naja, er hat sich dann irgendwie immer so zurückgezogen, so er ist immer so aufdringlich. Zum Beispiel vor ganz vielen Leuten oder so, tut er immer so, ja, hebt er mich immer so hervor. Naja, dann gönn ihm den Spaß doch. Ja, das hasse ich aber. Ja, na gut. Aber dann gönn ihm den Spaß doch, wenn er besser, dann musst du irgendwie tauschen mit ihm. Musst du sagen, super peinlich. Vater, ich verhalte mich dann und dann so, wenn du dich in einer anderen Situation so und so verhältst, wie dir gefällt, aber er hast. Das wäre ja eine Möglichkeit, oder? Ja. Dass man das irgendwie versucht, ein bisschen nüchterner zu betrachten. Ja, gut. Hm. Also, dass man ihm einfach, dass du ihm klar machst und er dir aber auch, dass wenn er so in bestimmten Situationen sein soll, wie du willst, dass er ist, dass du dann aber natürlich auch sein musst, wie er will. Ja, aber oft ist das sowieso immer die Scheiße. So eine Kinderspieler, dass er nicht einlässt. Wie bitte? Der lässt sich dann nicht auf sowas ein. Also, der... Er redet da nicht irgendwie so mit mir und so. Ich habe schon probiert, mit ihm so darüber zu reden, aber er weist mich da immer ab. Da. Ich komme gar nicht an ihn ran. Aber anders als, wie alt bist du? Ich bin 17 jetzt. Ja, aber anders als mit reden geht's nicht. Oder eben noch ein Jahr warten, bis du 18 bist und dich dann aus dem Staube machen. Wäre so eine Möglichkeit. Ja, genau. Und vielleicht sagen, Papa, ja, sehen wir uns mal 3 Jahre nicht. Vielleicht verstehen wir uns irgendwie danach ein bisschen besser. Ja, stimmt. Ich werde ja am 9. Februar 18. Ja, aber ich meine, mit 17 bist du doch irgendwie auch groß genug, dass du jetzt nicht so denkst, oh, Papa, wollen wir in den Tierpark gehen? Papa, komm, lass uns ins Kino gehen. Papa, komm, lass uns am Wochenende auf den Spielplatz gehen. Ja, ja, ja. Aber der macht sein Zeug, du machst sein Zeug, oder? Ja, aber er besteht immer so, dass wir zum Beispiel, wenn wir am Tisch mit anderen Gästen zusammensitzen, dass er mich dann irgendwie immer so heraushebt und so. Und das wie denn heraushebt? Ja, indem er einfach immer so sagt, wie toll du bist. Ganz toll, wie toll. Ja, ist doch toll. Stell dir mal vor, er würde mal sagen, wie doof du bist, dass du Segelohren hast. Ja. Ja. Da wärst du gestresst. Ja, stimmt. Okay. Also insofern. Okay. Zähne zusammenbeißen und mal, auch wenn es schwerfällt, irgendwie über dich ergehen lassen, dass du gut gefunden wirst. Ja. Na gut. Oder? Ja. Also ich glaube, da haben andere aber anderen Stress. Okay. Glaubst du nicht? Ja, doch. Ja? Ja, auch so Familien, ja. Und dann ist auch so was, dass ich irgendwie, ich will jetzt auch bald ausziehen in so eine WG. Das habe ich mir vorgenommen. Ja? Mit 18. Und, was sagt dein Vater dazu? Mein Vater sagt, das ist ihm eigentlich... Naja, er will eigentlich immer noch Kontrolle über mich haben. Das merke ich. Und das ist... Und ich will mich losreißen von ihm. Naja, gut, dass er das will, ist ja auch okay. Nee, was sagt er dazu, dass du jetzt ausziehen willst? Naja, er sagt, ja, du musst dir deinen Unterhalt selber bezahlen und ich gebe dir nichts dazu und wie soll ich leben? Also ich will mit ein paar Freunden in WG ziehen und so. Ja. Und die haben das Geld dazu, also ja, auch von ihren Eltern finanziert bekommen. Ja. Und bei mir ist es dann so, dass ich brauche auch Geld dafür, aber mein Vater gibt mir das nicht. Oh, da steht schon noch ein paar Verhandlungen an mit deinem Vater, oder? Auf jeden Fall. Naja, die mach mal, ansonsten such dir einen Job. Ja, so einen Nebenjob. Das ist dann sowieso die Scheiße am Erwachsenwerden, oder? Dass man dann irgendwie ein paar Sachen total selber auf die Reihe kriegen muss. Auf jeden Fall. Okay, dass dann Mutti und Vati nicht mehr da sind. Ja. Die auf der einen Seite nerven, aber andererseits auch blöderweise auf dem Geld sitzen. Ja. Müsste man irgendwas mal machen dagegen. Ja, dagegen müsste man irgendwas mal was machen. Man müsste einfach die Eltern enteignen und sagen, das ganze Geld steht jetzt den Kindern zur Verfügung oder wenigstens die Hälfte des Geldes, über das die Eltern verfügen. Ja, ich habe ja auch keine Karte, wo ich mir das Geld jetzt selber von meinem Girokonto abheben kann. Genau, so ein Anti-Eltern-Kommunismus genau. Müsste jetzt endlich mal Einzug halten. Naja, mach das, gründe eine Anti-Eltern-Partei. Und sage, Eltern werden enteignet von den Kindern. Das Problem ist bloß, ja, du hast möglicherweise auch irgendwann Kinder. Ja gut, aber ich werde bestimmt irgendwie ein anderes Vorbild für Kinder sein, als bist du sicher? Mein Vater für mich. Dachte dein Vater wahrscheinlich auch vor 20 Jahren. Ja, aber dann hätte er sich bestimmt mal ein bisschen besser benehmen sollen. Da denk du mal in 20 Jahren dran. Ja, okay, gut. Okay, danke. Habe ich dir denn jetzt geholfen? Naja. Nee, wa? Nicht richtig. Also, nee, wie sieht's jetzt weiter? Ja, eine Lösung bräuchte ich. Ja, eine Lösung, aber die jetzt, die muss man selber finden. Das ist ja mal die Scheiße. Ja, aber mein Vater, der lässt nicht mit sich reden, das ist einfach so. Naja, dann überleg dir, wie du ausziehen kannst und wo du die Geld dafür herkriegst. Jobbst du? Nee, ich gehe noch zur Schule. Naja, man kann ja auch neben der Schule jobben, ja, oder? Ja, so Zeitung austragen und so. Zum Beispiel? Nee, das... Ist nicht schön. Finde ich nicht so gut. Nee, ist nicht so gut, oder? Ich habe mal irgendwie das ganze Treppenhaus gekehrt und habe dafür nur 50 Euro bekommen und musste dann 10 Stunden hintereinander... 50 Euro? Ja. Also das ist aber nicht so schlecht, mein Lieber. Das ist schon irgendwie... Bisschen, ja, naja, bist du aber wahrscheinlich besser bezahlt worden als die ukrainischen Hilfsarbeiter, die es sonst immer machen. Ja gut, Deutscher ein bisschen mehr Geld als also allgemein. Nee, als ukrainische Hilfsarbeiter, die deutsche Hausflure fegen. Ach so. Ja. Ja, ja, klar. Ja, nee, so klar ist es nicht, aber immerhin. Gut. Okay. Naja, ach, dann will ich dich da deinem Vater und deinem Geldproblem und dem und der WG, wie viel bräuchtest du denn da im Monat? Nee, darüber habe ich noch nicht mit meinen Freunden so gesprochen. Ja, aber das müsste man, also das sind vielleicht ein paar Sachen, die man dann doch langsam... ...jetzt mit seinem Alten wieder umsetzt. Aber ansonsten kann ich dich nur wirklich nur trösten und sagen, es gibt Schlimmeres als Väter, die mit einem angeben. Naja, und sagen, wie toll man ist. Also ich kann irgendwie nicht schlimm... Peinlich, oberpeinlich. Auch als Vater würde ich mich schämen, ja, sowas zu erzählen. Hat ja, dann wirst du später noch Gelegenheit haben, dich dann zu schämen, wenn du Vater bist. Ja. Ansonsten mache deine... Und deine Freundin, wie nimmt's die auf? Naja, denen erzähle ich das... Nee, deine Freundin. Du hast ja gesagt, deine Freundin, oder? Oder deine Freunde. Meine Freundin. Ja. Ja, meine Freundin, die zuckt auch schon, die rollt auch schon so ein bisschen die Augen. Ja, naja. Aber wenn ihr euch versteht, ist doch gut. Dann sagst du, okay, ja, gut, ich lass mir nicht anmerken, du rollst mit den Augen und dann ist die Welt auch in Ordnung. Ja, so geht's auch. Und Papa ist schon nicht scheiße. Naja. Also soweit ich den kenne, ist er nicht scheiße. Gut, wenn wir meinen. Okay. Okay, ciao. Tschüss. Avancer la liberté. Si c'est traqué, matraqué. Face aux nerfs vite à mousser. Solide gardien de l'abri. Payé armé pour nous tuer. Assassine, l'état dans la poste. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poste. Je te juge, l'état contre moi. Assassine l'État dans la poche. Je te juge l'État contre moi. Fasciste. Paris m'a dit quotidien. Un seul truc est où tu perds. Terreur meurtre à chaque instant. Trop de tétards assassins. Fragilité, liberté. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Fasciste. Révolution, résistance. Paris m'a dit quotidien. La vie zombie régulée. Musée blindé de l'abri. La ville résiste, terroriste. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Fasciste. Révolution, résistance. Paris m'a dit quotidien. La vie zombie régulée. Musée blindé de la prière. La ville résiste, terroriste.

Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden immer noch über bereits gebrochene Neujahrsvorsätze. Das hier ist die Telefonnummer, unter der ihr euch an mir Gespräch beteiligen könnt. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hi, ist Joe. Ah, Joe, warte mal, ich wollte schnell noch den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wer hier irgendwie nicht zu Worte kommt oder hier nicht zu Worte kommen will oder wer nicht will, dass man ihm ins Wort fällt, der kann den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen und da das, was er sagen will, auf Band sprechen und es wird dann in der nächsten Woche hier abgesendet. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. So, hallo Joe. Hi. Hi, wie alt bist denn du? Ich bin 17. 17. Aber hast schon noch Vorsätze gefasst? Gerade erst, würde ich mal sagen. Erst ach so, weil die Franziska oder wer hat ja vorhin gesagt, dass sie mit 12 aufgehört hat, sich Sachen vorzunehmen. Ach so, nee, da war ich noch nicht so weit. Da bist du noch nicht so weit. Was hast du dir vorgenommen? Also ich habe mir mal vorgenommen, zuzunehmen. Also, ja. Sag mal, gibt's denn aber, zunehmen, abnehmen war ja, taucht ja heute schon ein paar Mal auf, oder? Naja, ja. Bewegt halt. Ehrlich? Ja. Und aber sagen wir mal so, dass man so das Gefühl hat, dass so wir kommen gleich auf zunehmen, abnehmen, so grundsätzlich andere Sachen im Leben nicht so richtig laufen, was ich immer eher habe. Also vielleicht liegt es jetzt auch irgendwie, ist genetisch bedingt, dass ich jetzt irgendwie keine Figurprobleme habe, aber immer denke, ach, es wäre schön, wenn man seine Wohnung aufräumen würde, es wäre schön, wenn man die Post immer gleich beantworten würde, es wäre schön, wenn man sich um seine E-Mail kümmern würde, es wäre schön, wenn man seine Website neu machen würde. So eine Geschichten, die spielen aber dir nicht so eine Rolle. Nö, kenne ich nicht so. Kennst du ja nicht. Ein Grundproblem ist Figur. Ja, denke ich mal schon. Kannst du deine Figur mal beschreiben, wie sie jetzt so, in welchem Zustand sie sich jetzt ungefähr befindet? Ja, ich bin 1,80 Meter groß und so 62 Kilo. Das geht aber, dünn. Oder? Das ist ein bisschen dünn, finde ich. Ein bisschen dünn? Ja, deswegen wollte ich ja ach so. Ins Fitnessstudio gehen und so. Ach, um dann so ein bisschen Bodybuilding-mäßig. Also jetzt nicht mehr essen, sondern Muckis. Eigentlich beides, aber... Ach so. Sag mal, wäre nicht immer eine ganz praktische... Also ich... aber da bin ich irgendwie vielleicht auch zu altmodisch, weiß ich... Also Fitnessstudio, das ist mir immer... was würdest du zu, wenn man jeden Morgen, sagen wir mal, 30 Liegestütz macht? Naja. Ist im Grunde auch nicht so verkehrt, wa, oder? Ja, aber ich weiß ja nicht, ob dann alle Muskelgruppen irgendwie trainiert werden und so. Aber... Naja, aber weißt du, geht da letztendlich jetzt um die, die man sieht, oder? Na, stimmt. So ein bisschen Waschbrettbauch und Muckis. Ja, genau. An den Oberarm. Jo. Ja, das kriegt man ja wahrscheinlich selber noch auf die Reihe. Naja, gut, aber ich will ja nicht ausreden oder eine andere einreden. Würdest du deswegen jetzt auch mehr essen wollen? Ja, das mach ich schon. Aber da ist auch das Problem, dass ich das wieder gebrochen habe, weil... Ach Gott. Naja, ich hatte mir halt vorgenommen, auch wenn ich keinen Hunger habe, zu essen. Ja? Naja, und das hat halt nicht so gut funktioniert. Weil ich mir da nicht so reinzwingen kann, sozusagen. Geht nicht so gut. Aber, naja, manchmal mache ich es dann halt. Ja. Und manchmal habe ich auch keine Lust drauf. Gut, aber gebrochen hast du diesen Vorsatz jetzt noch nicht, außer dass du mal schon mal gebrochen hast. Ja, genau. Ja. aber eben nicht den Vorsatz. Nee. Ja. Noch nicht. Das ist, wobei man jetzt nicht weiß, was besser ist. Ob brechen oder den Vorsatz brechen besser ist. Ja. Und Fitnessstudio, hast du dich da jetzt schon angemeldet? Oder hast du jetzt nur vorgenommen? Ja, habe ich mir erst vorgenommen. Ja, aber Schulsport gibt's schon noch, oder? Ja. Aber ja. Der bringt figurmäßig nichts. Nee, nur eigentlich nur abnehmen, wenn man rennt und Fußball spielt oder was. Ach so. Dann verbrennt man ja Kalorien und so. Ja, aber im Fitnessstudio verbrennt man auch Kalorien. Aber man baut gleichzeitig Masse auf. Aha. Und naja, beim Fußball zum Beispiel kriegt man nicht unbedingt Muskeln, ne? Keine Ahnung. Na, man kriegt dann wahrscheinlich wenigstens Oberschenkel. Aber die brauchst du jetzt, um die geht's dir wahrscheinlich nicht. Nö, so. Die sind mir egal. Ja, aber worum ging's denn dir? Also, hättest du ja noch so einen Stiernacken? Ja, schon, aber hauptsächlich so Sixpack und Oberarme. Ja. So. Ja. Ja. Ja, und da musst du jetzt aber demnächst einmal. Und wie machst du das jetzt? Meldest du dich dann irgendwie an? Naja, ich denke mal. Warst du schon mal da? Nee. Doch, ich war schon einmal da zur Probe. Und, wie war's? Ja, war ganz gut eigentlich. Und wie sah der Typ aus, der dich da beraten hat? Ja, der war natürlich ziemlich breit und so. Ah, so. Also. Also schon so, wie du ja noch aussehen wolltest. Ja, nicht so übertrieben. Also der hat schon ein bisschen irgendwie übertrieben von seinen Muskeln irgendwie. Alles. ja, aus dem Hemd geplatzt. Quasi. Ja, vielleicht hilft es einfach auch ein bisschen engere Hemden anzuziehen, oder? Ja, mal gucken. Oder? Also mir fällt auch immer auf, wenn ich ein T-Shirt anhabe, was ich zu klein ist, dann sehe ich auch immer total in Bombe aus. Ja. Und wenn man einfach T-Shirts anhat, die zu groß sind, dann sieht man natürlich immer total Spack aus. Ja, schon irgendwie, aber ja. man sollte trotzdem zu große T-Shirts anziehen können und trotzdem nicht Spack aussehen. Ach so, meinst du? Ja. Warum denn? Aber ich meine, man kann sich doch ein Leben einfacher machen und sich für kleinere T-Shirts entscheiden. Ja, dann man kann sich das Leben überall einfacher machen. Ach so, aber das willst du nicht. Du willst jetzt nicht das Leben einfach machen, sondern du willst jetzt gewissermaßen auch zu große T-Shirts muckimäßig ausfüllen können. Ja, genau. Na, das finde ich, das finde ich toll. Ja. Das finde ich supi. Ja. Das wäre jetzt dein Vorsatz? Genau. An dem arbeitest du praktisch noch? Mhm. Nur, dass dir das mehr zu essen nicht gelingen will. Vielleicht hast du das falsche gegessen oder vielleicht war es auch schlecht, was du da gegessen hast, wo du dann gebrochen hast. Nö, nicht unbedingt. Oder vielleicht musst du mal so richtig fette Joghurts essen. Naja, dadurch wird man ja nur fett und ich wäre. Oder statt Milch Schlagsahne trinken. Ach so, ja, wird man fett, stimmt. Ah, das ist so problematisch, war, dass ich das immer so an den falschen Stellen dann. Ja, ich bin auch nicht so der Typ, der unbedingt gleich Muskeln also auch Fett überhaupt nicht ansetzt gleich. Also ich hab's generell schwer eigentlich. Also weder Fett noch Muskeln? Ja, normalerweise. Ja. Ich muss schon ziemlich viel essen, um das zu schaffen. Aber das habe ich mir jetzt vorgenommen. Na dann, was soll ich sagen? Würde ich dir irgendwie total volle Pulle die Daumen drücken. Ja, das ist sehr gut. Hättest du die Hoffnung, dass es hilft, wenn ich Daumen drücke? Ja, warum nicht? Ach, freut mich. Schaden kann es nicht. Ja, nee, dein Optimismus, sehr schön. Ich danke dir für den Anruf. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja? Weißt du zufällig, was mit Sarah Kuttner ist irgendwie? Ob die mal wieder eine Show hat? Ja, die wird demnächst wieder weitermachen, denke ich. Ja? Ja. Das wäre schön. Ja, das wäre schön, oder? Auf jeden Fall. Genau, okay. Okay, danke schön. Tschüss. Und tschüss. Hallo, hallo? Ja, ich bin's, Lennart. Hallo, Lennart. Ja. So. Du willst also zunehmen, Lennart? Zunehmen? Nee. Nee, du willst also abnehmen, Lennart? Naja. Och, echt? Nein, nicht wirklich. Sag mal, jetzt wird es hier heute so eine figurbetonte Sendung, woran liegt denn bitte? Naja, bei mir nicht so wirklich. Also ist Normalgewicht, also so, wie es sein muss. Perfekt. Ja, also da hast du jetzt auch keine Probleme. Ja, bloß vielleicht ein bisschen Muskeln aufbauen, aber. Ja, aber ist auch real, wa, oder? Naja, soll schon optisch aussehen im Sommer am Strand oder so, wenn man mal baden geht. Naja, aber zur Not zieht man den Bauch ein, das hält man schon irgendwie den Weg vom Handtuch bis ins Wasser, hält man schon noch aus, schafft man schon noch die Luft anzuhalten, oder? Ja. Und dann ist es ja sowieso alles unter Wasser und dann kann es alles wieder hängen, wie will. Ja, stimmt doch. Mach ich doch auch so. Naja, denn. Naja, genau. Lennart, was hast du denn? Hast du dir was vorgenommen? Ja. Und schon gebrochen? Naja, ja, ein bisschen so für die Finanzen aufpassen. Wie alt bist du? 16. 16? Ja. Auf die Finanzen aufpassen. Wie viel Finanzen hast du so im Monat? Das interessiert mich ja immer. Darüber redet man ja immer nicht, über Gehalt und so. Ah, aber 600 knapp. 600? Wie kommst du mit 16 auf 600? Ausbildung. Ach so. Ja. Und wohnst du aber noch bei deinen Eltern? Ja. Musst du denen mal abgeben von den 600? Ja, 200. 200 für so Miete und Essen und sowas? Naja, so Kostgeld und also 100 Euro legt mir Vater zurück, so für später dann mal so. Also 100 Euro spart er für dich und 100 Euro gehen jetzt gewissermaßen in die Familienkasse ein. Ja, so. Aber dafür kannst du die ganze Nacht Licht brennen lassen und so viel essen, wie du willst. Sozusagen, ja. Ja. Dann bleiben immerhin noch 400 übrig. Ja, und dann kommen ja noch diverse Abzüge, Bausparvertrag und so weiter. Ach, einen Bausparvertrag hast du? Ja, na klar. Man muss ja vorsorgen. Aber willst du dir ein Haus bauen dann? Naja, das ist ja nicht nur für Hausbau, das ist ja auch für später einfach mal, wenn man eine Wohnung zieht oder so, dass man sich schon mal einrichten kann. Von wo aus rufst du an? Hohenneuendorf. Hohenneuendorf? Ja, wir hatten ja schon mal Telefon. Ah ja, aber da könnte man sich doch dann auch ein schönes Haus bauen. Aber wobei, die Eltern haben ja ein Haus, oder? Ja, haben, ja, haben die ein Haus? Ja. Ja. Und warum wohnt deine Mutter woanders, wenn ich das jetzt fragen darf, am anderen Ende vom Dorf? Na, Jeschin. Ach so. Das Übliche. Ja. Und das Kind, was jetzt dazukommt, ist jetzt dann nicht von deinem Vater? Doch, von meiner Stiefmutter und meinem Vater. Von deiner Stiefmutter. Ach so. Ja, ja. Ah ja. Der hat jetzt wieder eine neue Frau? Jo. Und die kriegt jetzt bald ein Kind? Jo. Kommst du mit der aus? Jo. Gut. Alles super. Ja, toll. So, Bausch, wie viel geht denn jetzt ab? Jetzt hast du also 400, also ich meine, ist aber fürsorglich von dem Vater, dass er 100 für dich spart, oder? Ja, er sagt zumindest, ob er es macht. Mein lieber Scholli, da muss man aufpassen. Genau. You know. Und dann bleiben 400 übrig, davon geht wieder Bausparvertrag und was geht denn da noch so ab? Eine Monatskarte, BVG, also Fahrkarte und ja, was geht noch ab? Gute Frage. Ja. Also insofern bleiben hier, wie viel bleiben da auf der, Hand? 250, 300? 350 ungefähr. 350? Ja. 350? Ja. Sind die ist die Monatskarte so billig? Nee. Naja, ich, in Betrieb bezahlt die. Ach so. Ich brauche bloß 10 Euro bezahlt. Ah, ja. Ja. Ach so, und dann Bausparvertrag, dann hast du da 350. Na, ist ja nicht schlecht. Ja. Ach, und damit kommst du jetzt aber, hast du doch Schwierigkeiten, oder wie? Naja, man geht so halt hier immer so bohlen, so freitags und dann hier und da und dann, ja, ist das schon mal schnell grad weg. Ja. Also du sparst jetzt von dem Geld nicht, sondern das macht dein Vater quasi für dich. Nee, ich habe jetzt auch vorhin um zu sparen, weil ich will mir jetzt was Größeres demnächst mal leisten. Was denn? Naja, ich wollte meinen PC mal aufrüsten ein bisschen. Ah ja. Und das kostet ja auch so ein bisschen. Und dann im Sommer sind noch 2-3 Festivals angesagt, wo ich hin will. Ja, das heißt, wie viel würdest du hier zusammensparen wollen, so bis zum Sommer? Oh, nee, der Rechner, der hat schon, also der Rechner sind mindestens 800 Euro. Ja. Und dann die Festivals, das eine Festival kostet 100 Euro die Karte. Ja. Das andere werde ich wahrscheinlich eingeladen. Ja. Also das heißt, müsstest schon so auf 900.000 Euro müsstest du jetzt sparen. Wäre nicht schlecht, ja, aber ich hatte ja noch Zeit. Und dann im Winter wollte ich mir noch eine Bowlingkugel zulegen und bla und geht's. Also. Ja. Aber denke ich mal, das wird schon hinhauen. Also insofern bist du jetzt nicht jemand, der seinen Neujahrsvorsatz gebrochen hat, sondern bisher geht's noch so halbwegs. Oder wie viel Geld hast du jetzt? Jetzt ist ja ein Drittel des Monats ist rum. Naja, sagen wir so. Also mein Betrieb hat schon vor Weihnachten überwiesen für Januar. Das war ein bisschen doof, ja. Ach so. Und dann hat man halt... So, du hast jetzt schon Weihnachten, Silvester, ist schon jede Menge Geld weggegangen. Ja, Silvesterwochenende war man dann halt mal 2 Stunden Billard spielen. Da waren dann auch schnell mal 60 Euro versoffen sozusagen. Und ach du Scheiße, ja. Ja. Da kommt so ein bisschen was zusammen. Dann waren wir jetzt nochmal bowlen. Ne, wohl, hat mein Kumpel bezahlt. Und ja, aber... Wie soll denn Sparen aussehen? Hast du dir richtig so vorgenommen, eine feste Summe im Monat da richtig wegzulegen? Oder hoffst du, dass was übrig bleibt, um das dann wegzulegen? Ja, also so viel kaufe ich mir eigentlich im Monat. Ich so wie 2-3 Mal bowlen im Monat und das wart eigentlich. Und dann hole ich mir vielleicht mal eine DVD, aber der Rest, was da ist, bleibt drauf und dann ist gut. Gut! Und weißt du, wie viel jetzt drauf ist? Keine Ahnung, müsst ihr gucken. Also auf jeden Fall noch über die. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, wenn man sparen will, oder? Ja, aber also ist noch genug drauf. Okay, na dann bin ich ja beruhigt. Ja. Also die finanzielle Sache geht noch. Gut. Solange man nicht im Miesen hängt und die Handyrechnung nicht so hoch ist. Genau, rufst du vom Handy aus an? Nee. Nee. Gut. Zahlt Vater. Ja. Na, das ist ja dein Kostgeld, genau, hast recht. Ja. Okay, danke für deinen Anruf. Jo. Tschüss. Tschö. Hallo, wer bist denn du? Hey Kuttner, hier ist Dirk. Hallo Dirk. Na? Also ich habe mir erstmal vorgenommen, zu deinem Lovely Lenin-Auftritt zu kommen. Ach so, ne, ich weiß ja nicht, ob ich das überhaupt nochmal mache. Ach so? Ja. Na, das wäre ja schlecht, wenn du das nicht machst. Ja, das wäre schlecht, weil ich habe nämlich die erste Viertelstunde verpasst, ich kam zu spät und... Ah. Ja, war ärgerlich, aber und war cool. Die hat es in sich gehabt, die erste Viertelstunde. Da musst du zu Videoschnipseln gehen oder irgendwas, weiß ich auch nicht. Ja, wann hast du denn mal wieder? Ja, jetzt im Januar irgendwann. Soll ich mal kicken? Ja, ich kann mir das Oma ja nicht merken. Ja, ist ja nicht so weit hin. Nächste Woche Freitag. Naja. Also 19. Jo. Wieder im Rosa-Luxemburg-Platz? 19, genau, Volksbühne. Alle klar. 19, 21 Uhr. Gut. Ja? Könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht nächste Woche wieder ein paar Karten verlose. Wenn du Glück hast, bist du dabei. Ja. Ansonsten merke ich dir. Ja? Mach ich. Ja, und hervorgenommen halt mir eigentlich ein Macher zu werden. Also, wie alt bist denn du? 22. Und was machst du jetzt nicht? Nein, ich mache gerade nicht arbeiten. Also ich arbeite nicht, bin zurzeit Arbeitssuchender, habe auch schon was gefunden. Ich gehe jetzt ins Ausland. Wohin? Und ja, mal sehen, auf dem Bau arbeiten. Wo denn? Ist dann so Holland und Dänemark und so, ne? Ja, Österreich. Österreich. Ja, halt mich ein bisschen schlau gemacht. Manche, die haben ja gerade mal 8,1 Millionen Einwohner und Leute für den Bau suchen sie. Aber dachte ich mir, Mensch, wo gehst du hin? Und du kommst vom Bau, oder? Na, ich habe Maurer erlernt. Na eben, ja? Wie der Kollege, wie der Vorredner schon nicht gesagt hat, so 600 Euro hatte ich auch mal so mit 16, 17. Ja? Ja, und jetzt bin ich wieder bei Null, wohne wieder zu Hause. Hab zwischendurch auch noch ein Studium gehabt, was ich dann aber nicht geschafft habe und ja. Warum nicht? Ja, zu faul gewesen, weil ich wusste noch nicht so richtig, was ich machen will. Also ich habe das begonnen. Was war das für ein Studium? Ja, Bauingenieurswesen. Ja. Ja, naja, und... Ist ja naheliegend, wenn man Maurer erlernt hat, oder? Ja. Ja. Das war schon ganz cool. Jetzt im Nachhinein bereut man natürlich auch wieder, dass man nicht ganz so fleißig war. Aber, naja. Aber die Überlegung, jetzt vielleicht doch nochmal anzufangen? Ja, aber in Deutschland ist es, glaube ich, schlecht, wenn man eh mal verkackt hat. Denn, ehrlich? Ja, ja, also so haben sie mir das jedenfalls gesagt. Na, da könnte man sich ja auch nochmal kundig machen. Ja. Naja, wenn nicht, wenn man dann gute Kontakte hat in Österreich, ja, dann probiert man. Dann da zu studieren. Jo. Ja. Schließe ich mich da erstmal an die Studentenproteste an, ja? Ja. dass die Studiengebühr runtergeht und dann. Und hast du schon so halbwegs fest, dass du jetzt nach Österreich gehst? Weißt du schon, wann es losgeht? Ich schicke jetzt die Tage die Bewerbung raus und ein Angebot halt gekriegt. Mensch, ich dachte ja auch beim Arbeitsamt, du wartest dann erstmal ein halbes Jahr, bis du irgendwas kriegst. Nö, ich war da gewesen, bei der Berufsberaterin, nächsten Tag halt einen Brief drin gehabt, so, ja, 5 Maurer gesucht für Österreich und, ja, einmal frei geklappt. Und was verdient man da? Ist es so, dass es okay ist? Auf jeden Fall, also es wird wohl um die 500 Euro liegen, in der Woche. Ja. Und aber da liegt ja natürlich auch Wohnung und so, die ganze Scheiße alles weg, wa? Ja, das Arbeitsamt stellt mir ein halbes Jahr die Wohnung. In Österreich? Jo. Ach, das ist ja nicht und schlecht. Versichert bin ich und die zahlen wohl auch was in der Rentenkasse hin. Davon werde ich nicht sehen, aber ja. muss man halt selbst vorsorgen. Ja. Das heißt, willst du das erstmal machen und dann überlegen, vielleicht doch nochmal zu studieren? Genau, also das auf jeden Fall. Also ja. Das habe ich mir schon vorgenommen, weil, naja, ich habe jetzt schon Probleme mit dem Rücken. Ja. ja. Und dann, naja, das kann man halt nicht 40 Jahre machen. Ja. Das kann man nur machen, solange man jung ist und generell ins Ausland gehen geht ja auch nur, wenn wenn ich halt noch nicht gebunden bin. Noch halt keine Familie und ich will was von der Welt sehen. England würde mich auch interessieren, aber halt dann auch gleich Arbeit, nicht nur reisen. So. Ja. So, mal schauen. Australien vielleicht. Das wäre natürlich irgendwie ganz schick, wenn man außerdem noch eine Sprache lernt, wa? Naja, klar. Englisch so wäre schon schön. Ja. Und hast du eine Ahnung, wo das in Österreich? Ja, Salzburg. Ach so, na Salzburg ist ja auch super, oder? So, also voll. Ja, wobei es natürlich auch schon so ein komisches Kaff, aber schon, ich meine, immerhin jetzt nicht so ganz irgendwie so Kuhdorf, wa? Ja. Ja, das ist auch eins der Bundesländer, die gut bevölkert sind. Also hast ja da so Ober- und Unterösterreich, da ist wohl kaum was los. Mhm. So in den Hauptstädten Wien und ja, na Salzburg soll halt viel los sein. Ja, ja. So vom Bau her. So, naja, mal schauen. Wie lange ich da durchziehe. 1-2 Jahre habe ich mir vorgenommen und dann wieder hierher und dann mal weiterschauen. Weil ich will hier schon wohnen bleiben. In Deutschland, so, das gefällt mir eigentlich. Also vom Prinzip kann man ja nicht klagen. Ja. Ja, man ist ja abgesichert. Auch wenn man nichts hat, kann man trotzdem zum Arzt gehen und so. Mal sehen, wie denn läuft. Ja, naja, und dann meine Eltern will ich auch nicht so aus den Augen verlieren. Ja, und das, meine Schwester ist dann hier und da habe ich halt Glück, die ist jetzt bald mit ihrem Studium fertig und dann will sie wahrscheinlich auch mitkommen, entweder nach Österreich. Was hat sie studiert? Die studiert Ergotherapie. Aha. Und will auch nach Österreich gehen? Na, nach Österreich jetzt nicht unbedingt, aber die Region hier ist halt abgedeckt mit Ergotherapeuten. Ach so. So und denkt, dass sie im Ausland auch bessere Chancen hat? Ja, auf jeden Fall. Na, England ist halt groß und die nordischen Staaten, also Norwegen, Schweden. Ja. Ja, aber da mit der Dunkelheit würde ich nicht so klarkommen. das ist nicht so schön. Ja. Ja, vor allem im Winter, also Sommer ist ja geil. Aber, naja. Gut, na dann danke ich dir sehr für deinen Anruf und drück dir die Daumen. Ja, bitte, danke. Okay. Gut, schöne Sendung noch. Ciao. Dankeschön, tschüss. So, was machen wir? Ein bisschen Musik. The Black Eyes. Postrock nennt man sowas. Someone has his finger broken the black ice. Schreien immer schön rum, das fängt so Duft an der Musik. We'll be right back. Die Black Eyes. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden mal noch ein bisschen über bereits gebrochene Neujahrsvorsätze. Sachen, die man sich vorgenommen hat und von denen man dann schon nach knapp 10 Tagen merkt, irgendwie wird mal wieder nichts, dass ihr die Telefonnummer... Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 10. Das ist ja die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, an den man sich auch wenden kann. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann. 0331 für Potsdam. 70 97 330. Hallo, hallo? Hallo, hallo. Wer bist du? Ich bin der Mario aus Brandenburg. Hallo, Mario. Ja, ich hab dich auch so verstanden, dass... Sag mal, du bist ja der von der Rotraut jetzt, oder? Nein, das war doch Martin. Ach, das war Martin. Ach ja, ach Gott, jetzt bin ich ja irgendwie... Ah, da bin ich ja beruhigt. Brandenburg. Gut, ja. Mario, ja. Ja. Du hast mich wie verstanden? Dass du auch über grandiose Scheitern zu grandiose Jahresbeginn, Anfangsscheitern, ja, ja, durchaus. Mein Scheitern liegt länger zurück. Ach so. Und ich finde, die Ding auf der Jahresendziellinie. Also, naja, meine Scheitern habe ich jetzt erst gekriegt. Ach so. Ja. Na, da erzähl mal, das klingt ja doch sehr interessant. Ja, und zwar war meine Handykarte alle. Ja. Das klingt jetzt noch nicht so interessant. Siehste. Ja. Musste ich ganz dringend eine SMS verschicken. Ja. Und nun, ich ins Internet. Ja. Google. Ja. Gratis SMS. Ja. Zeug, so einigen. Ja. Und da so ein Anbieter da, mich da angemeldet, um da meine SMS zu verschicken. Und hat auch funktioniert, tralala, musste seine Mailadresse und die Handynummer annehmen und ja. Tralala. Und bin meine SMS losgeworden und gestern war in meinem Mailfach Mahnung. Sie haben ein Abo abgeschlossen. Ach du Scheiße. Zahlen Sie jetzt 99 Euro, damit haben Sie 100 SMS im Monat, Sie haben einen Lot-Vertrag, Sie haben dem zugestimmt, jetzt haben Sie im Monat 100 SMS frei. Ei, ei, ei. Zahlen Sie jetzt, und der geht jetzt 24 Monate und es wird im Voraus berechnet, jetzt überweisen Sie bis denn und denn 96 Euro. Boah, aber für das Jahr dann, oder was? Ja, ja, für das Jahr. Ja. Es kostet Sie ja nur 9 Euro im Monat. Ei, ei, ei. Tralala. Oh, kann man da was machen? Nee. Ich war jetzt bei der Verbraucherzentrale. Und? Das hat mich erstmal 15 Euro gekostet. Super, ja. Und? Du hast ja die Auskunft gekriegt, können wir Ihnen ohne helfen. Zahlen Sie die 99 Euro. Nee, hoffentlich nicht. Habe ich auch gedacht. Habe ich gar gedacht, wie kenne ich hier. Ja, was haben sie denn alles angeklickt, sagt er. Da haben sie das Kleingedruckte nicht gelesen und so. Ich sag, na Mensch, ich wollte ganz dringend SMS verschicken und Zeugs und habe ich natürlich nicht das Kleingedruckte gelesen. Ja. Na, wer liest es jetzt da noch durch da? Zeugs, ja. Wollte ja, kann ja nur warnen. Und jetzt? Jedenfalls sagt er dann nachher, dann, wie ihm das denn, sagt er, zurücklehnen, abwarten. Ja. Solange wie sie keinen Mahnbescheid vom deutschen ordentlichen Gericht bekommen, passiert ihnen ja nichts. Ja, ja. Und dann können sie hier mit dem Schein, dann helfen wir ihnen weiter. Aber auf keinen Fall bezahlen. Bezahlen sie erstmal nicht. Machst du jetzt erstmal nicht, fällt dir auch nicht so schwer, wa? Fällt mir auch nicht so schwer. Mir sind 97 Tonnen Steine vom Herzen gefallen. Oh, das ist schon heavy, oder? Ja. Mein lieber Scholli. Ja. Und für die 15 Euro von der Verbraucherzentrale hättest du ja fast eine neue Karte kaufen können, wa? So ist es. Aber ich war doch Ende des Jahres. Ich hab's, hätte ich ja gemacht, wisst ihr? Ja, aber? Wenn ich da Ende des Weihnachten, war 22. Dezember. Ja. Waren die 15 Euro halt einfach nicht da. Ach so. Ei, ei, ei. das Geld eben für die Karte. Aber hat, ich habe ja trotzdem, also wie gesagt, das hat mich jetzt die neue Karte für Tandy 30 sozusagen gekostet. Ja, ja. Ich habe 15 aufgeschmissen und 15 eben so. Ja. Und jetzt ist es aber irgendwie nicht so, dass es dir tiefe Seelendrücken verursacht, sondern wenn, dann ärgerst du dich eher. Die 15 Euro? Nee, ich meine jetzt überhaupt mit dieser blöden SMS-Scheiße da. Das hat mir sehr, ich bin da drüber hinweg jetzt. Das war schon, also gestern, der Tag, also nee, kam ja vorgestern, war die drin. Ja. Was haben wir denn jetzt heute? Jetzt ist das ja schon Mittwoch, oder? Naja, also eigentlich Dienstag, sagen wir mal ja, so. Ja, nee, also morgen, wenn wir aufstehen, war ist Mittwoch. Drinne und ja. Dienstag war ich da denn da. Ich war Montag, also 17 Uhr hatte ich dann da den Termin. Ja. Und Dienstag 17 Uhr sozusagen und von Montag 8 oder was, wann ich das gelesen habe, bis Dienstag 17.08 Uhr war ich ja einfach kein Mensch. Ja. Ach, na, da bin ich aber beruhigt, dass du dich jetzt wieder gefangen hast. Ja, ich bin natürlich gefahren, dass wo gratis drin steht, nicht gratis drin ist. Dass kein anderer da drauf rinfällt. Ist schon ganz sinnvoll, dann doch die kleine Druckte zu lesen, oder? Auch wenn es Mühe macht und man keine Zeit hat. Ja, man soll da ja die Finger von lassen. Ja. Mario, danke ich dir für den lehrreichen Anruf. Ja, alles und, klar. Und drück dir auch die Daumen, dass die Verbraucherzentrale recht hat. Ja, danke. Hast du Scham bei? Nee. Ärgerlich, wa? Ärgerlich. Ja. Jetzt wäre so richtig Macht kaputt, was recht kaputt macht. Nee, kann ich leider nicht mit dienen. Okay, Mario. Funny? Wie bitte? Funny auch nicht. Mann. Funny hast du auch nicht bei. Nee, Lassie Singers? Auch nicht. Du bist aber... Patenbrigade? Warte mal, Patenbrigade halt ich dabei. Das wäre ein Trost? Ja, dann. Wird... Warte mal, wo ist sie denn? Jetzt muss ich erstmal hier kicken, ob ich sie wirklich dabei habe, aber ich bin eigentlich relativ sicher, dass ich sie dabei habe. Genau, Mario. Alles klar. Trost. Alles Gute denn. Jo. Ja. Tschüss. Jo, drin gekannt. Ciao. Damit haben wir doch Trost gespendet. Können wir jetzt hier entspannt weiter telefonieren? Mann, wo habe ich sie denn? Ach, da ist sie. So, ja. Gut. Achso, soll ich noch die Telefonnummer sagen? Hier ist er. vor allem die vom Halbautomaten. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder eben die hier, wa? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. So, Kinder, sieht ja fast so aus, als ob wir vielleicht einen Schnelldurchlauf machen sollten, oder? Schnelldurchlauf. Sieht so aus, dass ihr einfach mal jetzt, ohne dass wir groß miteinander reden, ihr vielleicht einfach sagt, das war mein Vorsatz, so habe ich ihn gebrochen, das war mein Vorsatz, so habe ich ihn gebrochen. Und dann könnten wir mal erstmal Luft holen und dann nochmal in Ruhe reden. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Sven. Hallo, Kutscher. Hallo, Sven. Siehst du dich dann imstande, am Schnelldurchlauf teilzunehmen? Ja, klar, logisch. Echt? Na dann jetzt Vorsatz und Gebrochenheit. Mein Vorsatz war, nie mehr Kutscher zu hören und heute brach ich ihn. Ja, dem kann man sich schwer entziehen wahrscheinlich, oder? Naja. Ich nehme es als Kompliment. Alles klar. Noch was anderes vorgenommen und gebrochen? Kannst du überhaupt mal sagen, warum du dir vorgenommen hast, nicht mehr zu hören? Vorgenommen, ja, gebrochen, nein. Nee, warum vorgenommen? Warum? Nee, warum hast du dir vorgenommen, nicht mehr diese Sprechfunk zu hören? Ja, das war eigentlich... Aus Gemeinheit. Das war übertrieben. Ah ja, gut, okay, dann bin ich beruhigt. Okay. Was hast du dir sonst vorgenommen und noch nicht gebrochen? Alle möglichen Sachen. Dann sag mal zwei. Besser zu werden, alle möglichen Leute sagen, dass ich werden soll. Dass sie das besser meinen, sagen sie nicht, aber okay. Ja. Ja, na, dann drücke ich dir die Daumen, dass es irgendwie halbwegs funktioniert. Hey, gut, na, ich gehe. Okay, tschüss. So, jetzt hier Schnelldurchlauf. Du sagst, was du dir vorgenommen hast und was du gebrochen hast. Ja, schönen guten Tag. Guten Abend, würde ich mal sagen. Guten Abend. Endlich kann ich gleich mal ins Bett. Ich habe mir vorgenommen, der Bett... Wieso darfst du voll, da durftest du nicht ins Bett bisher? Nee, ich muss ja die ganze Zeit warten und dann kriege ich da so einen Anrufbeantworter dran. Was ist das für eine Nummer? Ah ja, gut. Okay, was hast du dir vorgenommen und was hast du gebrochen? Ja, ich wollte auf jeden Fall der beste Pianist der Welt werden. Der beste Pianist der Welt? Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil man hat viel Konkurrenz und so. Ja, ja, ist klar. Ja, ich hab's auch gedacht, ich muss eigentlich morgen vielleicht. Oder? Geht nicht immer so leicht. Weil genau, dann kann man nur sagen, dann übe mal, oder? Ich würde auch sagen, dann setze ich mich mal wieder ran jetzt. Genau, okay, und jetzt aber ab in die Falle erstmal. Danke. Tschüss. Morgen wird geübt, tschüss. Hallo? Ja, hallo. Ja. Ja, Kuttner. Ja, Tag, wer ist denn da? Hier ist der Helmut. Mensch, Helmut, na, wie klingst du denn? Was, wie ich klinge? Ja. Bisschen betrunken. Ja, ein bisschen betrunken und milde depressiv. Ich hoffe, du bist nicht auf 14. Nee, ich bin 18. Ja, na, das ist gut. Naja, halbe. Gut ist auch nicht, aber okay. Ja. Ja, weiter. Achso, vorgenommen und gebrochen. Ja, genau. Ja, sag mal, warten. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht mehr. An Silvester war ich auch besoffen. Ach so. Ah. Also insofern hast du irgendwie deinen Vorsatz nicht gebrochen. Nö. Oder wenn, dann weißt du es wenigstens nicht. Genau, so kann man das sagen. Ja, na, das ist doch super. Oder was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So sieht es aus. Na, da sind wir doch beide froh drüber. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, Juti, okay, tschüss, dir auch. Danke. Hallo? Ja, hallo. Ja, jetzt schnell durchlaufen. Also, ich bin der Fabian, ich komme aus Potsdam. Nein! Ich habe mir vorgenommen, viel früher ins Bett zu gehen und hab's gebrochen, weil ich ja jetzt gerade mit dir telefoniere. Und das war's auch schon. Wie alt bist du denn, Fabian? Wie alt? Ja. Ja, 19. 19? Ja. Und da hast du dir aber vorgenommen, jetzt immer vor Mitternacht auf jeden Fall schon ins Bett zu gehen. Naja, ich habe, mit 19 hat ja. In die Zeit, in der, wo man... Da braucht man den Schlaf ja noch, da muss man ja noch wachsen. Nein. Ja? Die Zeit, in der man ins Bett geht, hat in meinem Alter nichts mehr mit Coolness zu tun. Ach so, das stimmt. Heißt, ich kann meinen Freunden ruhig erzählen, dass ich du um halb elf ins Bett gehst. Ja. Keiner wird mich auslachen. Stimmt. Richtig. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, Fabian, du gehst jetzt immer... So gegen um 11 ins Bett. Und ist dir heute wieder nicht gelungen? Es ist mir heute wieder nicht gelungen, aber da bist auch ein Stück weit du dran schuld. Ja, tut mir sehr leid. Was ich dir nicht als Vorwurf machen werde. Ich werde mir Mühe geben, wesentlich schlechtere Sendungen zu machen in der Zukunft. Nein, natürlich, du musst doch, die Kinder müssen doch alle ins Bett, ja. Ja, aber deine Sendung ist spitze, Kuttner. Okay, aber, vielen Dank. Herr Jürgen Kuttner. Genau, ja. Ja. Dann, danke, tschüss. Ja, Tschüssikowski. Genau. Hallo? Hallo, hallo? Ja, hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin Lilly. Nelly? Lilly. Nilly? Ja. Milli? Nilli? Nein, L-I-L-L. Lilli, genau, Lilli. Lilli, du bist jetzt hier ungünstigerweise in den Schnelldurchlauf quasi geraten. Du musst jetzt ganz schnell deinen Namen sagen, hast du ja schon gesagt. Die sagen, was du dir vorgenommen hast und was du gebrochen hast. Ich habe mir vorgenommen, am 10.01.2007 nicht in einer Radiosendung anzurufen. Oh. Und mein Freund zum Geburtstag zu gratulieren. Ich habe sie jetzt gebrochen. Na, dein schöner Freund, dein feiner Freund, wo ist er denn? Warum bist du jetzt nicht bei ihm? Warum musst du die Parade erledigen? Der ist arbeiten, der kommt noch. Ach so. Der hat jetzt gerade erst... Na, dann hat der Ritter jetzt auch ja nicht gehört. Was arbeitet denn der noch? Der trägt so Zeitungen aus, also so eine Abos. Ah ja. Okay, ja. Lilly, na dann schöne Party noch, oder? Ja, wann aber kommt, ich sag nochmal alles... Wann kommt er denn wieder? Wann kommt... Eine halbe Stunde muss er wiederkommen. In einer halben Stunde. Und der Sekt ist schon kalt gestellt. Ja, der ist schon kalt gestellt. Und hast du dann wenigstens aber Chicket vorbereitet? Ja. Irgendwie nein, so klar. Rosenblätter gestreut und Teelichter entzündet. Ja, so ähnliches. Wow. Okay, na dann schicke Geburtstagsparty. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Kuttner, hier ist Emma. Hallo, Emma. Happy New Year. Ja, dir auch. Dankeschön. Also, ja, Schnelldurchlauf, ne? Genau. Nee, sozusagen, ich bin immer ziemlich unpünktlich, beziehungsweise es ist total schwer für mich, pünktlich irgendwo zu sein. Und Silvester hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich will unbedingt pünktlich Warschauer Brücke sein, um 12 Uhr nachts, ja? Ja. Damit ich da das Feuerwerk und alles richtig schön erleben kann. Und da ist doch so eine super geile Aussicht von der Warschauer Brücke über die ganze Stadt, ne? Was war? Ich stand 12 Uhr an der S-Bahn-Station Charlottenburg. Also schon gleich gebrochen. Schon mal ein bisschen blöd, ja. Ja. Genau. Ich musste dann tierisch über mich selbst lachen, weil ich dachte, das ist wieder mal so typisch. Letzte Silvester war genau das Gleiche. Und da aus der Verspätung heraus, hast du dir in der Situation dann wenigstens noch was anderes vorgenommen, von dem du die Chance hättest, du jetzt dann doch irgendwie... Nee, ich hab nur noch gelacht mich selber. Gedacht, das bringt ja nichts. Ich habe schon seit mit der Kindheit damit zu tun, mit der Unpünktlichkeit, ja. Ja. Und irgendwie habe ich es auch für jeden jetzt. Also... Ja. Ist jetzt egal. Unpünktlich ist unpünktlich und dann ist es ungut, oder? Aber es war trotzdem ganz schön auf der S-Bahn-Station, weil ich war da nicht alleine, sondern waren eben auch noch zum Glück und noch viele, viele andere Menschen da. Und dann hat man sich gegenseitig gratuliert und alle Duty gewünscht, obwohl man sich nicht kannte, hatte also auch schon so einen gewissen Charme. Und bin dann mit der S-Bahn zur Warschauer Brücke von Charlottenburg und dann konnte ich auch die ganze schön durch die Stadt dann so einiges sehen an Feuerwerk und hatte auch was Besonderes. Na, das ist doch schön. An der Warschauer Brücke war dann immer noch genug los. Emma, ich danke dir für den Anruf. Ich danke dir auch, guten Abend. Okay, tschüss. Bye. So, dann machen wir jetzt mal dann auch demnächst gleich das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn ihr das noch für die nächste Sendung vollsprechen wollt, müsst ihr das hier machen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Ansonsten Helge ist gestern, glaube ich, Helge Schneider, 50 geworden. Der hört sich ungefähr so an. Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun, wackel lustig mit den Augenbrauen. Dabei tue ich so, als würde ich Erdbeeren pflücken, aber ich guck heimlich Frauen. Ich scharre mit den Füßen, spitze meinen Mund zum Küssen. Doch leider kann an dem Zaun keine vorbeigehen, denn mein Garten ist nach hinten raus. Das ganze Geld mit Quatsch verdient. Dann der Garten an der falschen Seite, das ist scheiße. Das schöne Geld falsch angelegt. Naja, ich bin ja immerhin kein Fachmann, der das so richtig kann. Ich denke, ich drehe mein Haus auf links. Dann ist der Garten an der Straße und dann ging's. Dann könnte ich eventuell ein Fräulein zum Essen einladen, zum Beispiel zu Kartoffeln. Thank you. Ich liebe deine Sendung. Ich höre immer zu und wünschte, ich wäre du. Oh Kuttner, oh Kuttner, ich liebe deine Sendung. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Frohe Weihnachten. Piep. Ja, grüß dich, Kuttner, Wolle hier. Du, pass mal auf, es ist leider so, dass ich im Moment so viel zu tun habe, dass ich am 21. Dezember in deine Volksbühne nicht kommen kann und zu deinem Videoschnipselabend. Würde gerne kommen, aber ich bin so überfordert im Moment, weil ich von einer Weihnachtsfeier in die nächste Feier, Weihnachtsfeier eingeladen werde. Und ich nur die Möglichkeit habe, zurzeit nur mittwochs mich auszunüchtern. Was anderes, ich habe ja noch 2 Schnäpse bei dir offen. Ist es okay, wenn ich dir das im nächsten Jahr 2007 im Januar dir die ausgeben darf oder ausgeben muss oder bekannt oder so weiter? Ja, ich weiß ja nicht. Also Weihnachten steht mir wirklich jetzt bis zum Hals. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Ansonsten, ich weiß ja nicht, wann du in deinem neuen Jahr 2007 deine Sendung hast, im Januar. Ich wünsche dir jedenfalls ein gutes, erfolgreiches 2007. Bis dann. Ciao. Ja, hallo, ich bin Henrike und ich bin auch ein Frau, Mädchen. Und ich würde so gerne ein Gedicht über meinen Vater, der macht gern Musik, mag uns 3 Kinder, also mein Bruder und mich, Zwillinge, ganz gerne und grillt total gerne. Und Happy New Year. 2007, das wollen wir mal nicht verschieben. Aber im November die Bäume austrieben, die Gesundheitsreform von Merkel und Harald Schmidt als Sau oder Ferkel, alle beim Vertiefen der Gedanken. Jedes Bundesland und eigene seine Schranken vor Merkel beim Arbeitsamt. So steht sie wie Thälmann in Stein gehauen, rasant. Mann, ich wollte Kuttner sprechen. Ihr seid echt schon letztes Mal. Ich klinge hier 30 Mal ungefähr durch und niemand geht raus. Ey, die hier von Kunden, ey, die ist voll die Beste. So, wollte ich nur mal sagen, ey, ja, richtig krass. Okay, ciao. Hallo, hallo. Ich lege es auf. Also in der Bibel steht, da findet jeder, was er sucht. Wer Frieden will, findet ein kleines bisschen Frieden. Und wer Krieg will, der findet den auch. Und aus diesem Grunde ist die Bibel, und das muss ich wiederholen, und das hatte ja auch letztens der Hörer Wolfgang Alexander, der hat sich ja auch zur Bibel geäußert und der sich auch Wolle nennt, und der hat auch gesagt, als er die Bibel gelesen hat, da hatte er den Eindruck, da ist faschistischer Ungeist drin. Und der ist auch wirklich drin, alles, was zum Faschismus gehört, natürlich braune Uniformen oder Hakenkreuz oder sowas, das sind nur Äußerlichkeiten. Aber alles Wesentliche, was zum Faschismus gehört, das findet man im Alten Testament. Erstens mal den Rassismus, die Abwertung anderer als minderwertig, und auch die gewaltsame Eroberung von Territorium, diesen blutrünstigen Imperialismus, der gehört ja schließlich auch zum Faschismus, und dass die Sklaverei als Selbstverständlichkeit betrachtet wird, wobei nur andere Sklaven sein sollen und nicht die Leute des eigenen Volkes. Hallo, hier nochmal Kevin, du. Kuttner, könntest du vielleicht mal deine E-Mail-Adresse mal geben? Dann wüsste ich sie vielleicht, könnte ich dir vielleicht meine E-Mail-Adresse schreiben, weil... Ja, ich wollte mal sagen, diese Oma, die da immer anruft und sich über Tommy Walsh aufregt, die geht einem so auf den Geist. Wenn man nicht Kuttners Musik und Tommy Walsh mag, dann braucht man nicht Fritz hören, sondern vielleicht Klassikradio oder so einen anderen Müll. Das Wort. Pop oder Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

nach außen gekehrt und mit brennender Feder den Anfängen gewehrt. Stillstand beklagen, Bedenken getragen, immer schon gesagt und sich gemütlich beschwert. 5 vor 12, seit 100 Jahren. Hey Grafiker, hey Quotenritter, ihr könnt euch dazu stellen, denn jetzt heißt es Holzfällen, Holzfällen. Ihr könnt euch dazu stellen, denn jetzt heißt es Holzfällen, Holzfällen. Holzfällen, Holzfällen, Holzfällen, Holzfällen, Holzfällen, Holzfällen, Holzfällen. Die Aeronauten, mein Mensch. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Es geht immer noch darum, so um frische, faste Neujahrsvorsätze, die man unversehen 10 Tage alt ist, das neue Jahr schon gebrochen hat. Das hier ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder ihr geht eben an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Guck, wer bist denn du? Ich bin wieder der Helmut. Hallo, Helmut. Ja, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich auch mal in deinem Kuttnerchor war. Super. Ja, und ich war der Böse mit dem Hardrock-Café. Ach so, und? Ja. Das war's jetzt. Das wolltest du mal gesagt haben? Das muss ja auch mal gesagt werden. Ja. Natürlich, das kann doch nicht ungesagt bleiben. Na, natürlich nicht. Also, naja. Das wusste jetzt auf jeden Fall, da du mich ja auch erwähnt hattest. Wie habe ich dich erwähnt? Na, der Böse mit dem Hardrock. Ach so, im Chor, ja. Ja, genau. Oh, das ist aber auch schon, wie lange ist denn jetzt her, sag mal, anderthalb Jahre? Das liegt doch jetzt nicht mehr. Oh, schon ein schönes Weilchen, ne, oder? Ja, doch. Ja, Helmut, hast du denn irgendwas vernünftig vorgenommen gehabt, was du jetzt schon gebrochen hast, oder? Nö, hatten wir ja schon, dass ich besoffen war und nicht gebrochen. Ach so, hab. Ach ja, genau, jetzt, ja, ja, na, ich erinnere mich nicht mal daran. Ach, dass ach, du hier angerufen ach, hast, praktisch. Betrunken, ja? Ja, nein, ich nicht. Ach, nein, nicht. Ich schaffe es ja nüchtern. Ach ja. Mich an Sachen nicht zu erinnern. Müssen andere viel Alkohol trinken. Und deine Vorsätze, die wären? Ich hab keine. Du hast keine. Nein, vorsichtshalber nicht. Ach weil so. Ich mich immer so verachte, wenn ich die dann breche. Ja, das ist und anders geht es irgendwie, weil ich so willensschwach bin praktisch. Ja, das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich das ist überhaupt gar nicht schön. Ja, da kann man natürlich sagen, dass ich eigentlich bessere Vorsätze hatte. Aber weißt du doch überhaupt gar nicht. Naja, wenn du gar keine Vorsätze hattest und ich meinte, ich möchte das Jahr die ganze Zeit besoffen. Naja, aber auch deine guten Vorsätze können ja schlechter gewesen sein als keine Vorsätze. Ja, das ist natürlich, aber guck mal. Ja, und dass du dich ja nicht an deine Vorsätze erinnerst, ist jetzt gewissermaßen offen, ob das bessere oder schlechtere Vorsätze waren. Wahrscheinlich waren es schlechtere Vorsätze und schlechtere Vorsätze sind, wie gesagt, schlechter als keine Vorsätze. Nein, ich habe mir ja auch keine gesetzt. Ja, ich denke, du weißt es nicht mehr. Naja, aber generell setze ich mir Silvester keine Vorsätze. Aber selbst das weißt du ja nicht mehr, weil du so betrunken warst. Ja, das weißt du doch ja auch nicht. Na, das weiß ich aber von dir. Naja. Und da traue ich dir. Ach, wenn du kannst, eine Menge kannst du sagen, das würde ich dir nicht unbedingt glauben, aber das glaube ich dir gerne. Ach, das ist ja nett von dir. Ja. Na, so bist du halt, ja? Ja, so bin ich halt. Oh, das ist ja so niedlich. Genau, niedlich ist es nicht, sondern es ist einfach ehrlich und straight und geradeaus. Ach, straight age, so, ja? Genau so. Ach so, naja, dann wünsche ich dir was. Okay, Helmut, wünsche ich dir auch was. Haust tschüss. Haust rein, rauchst ein. Wie bitte? Haust rein, rauchst ein, sag ich. Spitzenwortwitz, oder? Spitzenwortwitz. Ja. Genau, tschüss. Genau, tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Ja, Mario nochmal. Mario? Ja. Was ist jetzt los? Stehen jetzt bei dir rumänische Geldeintreiber vor der Tür, sagen, die dir den Finger brechen wollen, oder was? Ich kann keinen Fernsehen mehr gucken. Das schafft man doch nicht. Hab ich nicht geschafft. Siehst du, sag ich doch. Ja. Wieso wolltest du kein Privatfernsehen mehr gucken? Na, weil das Volksverblödung ist. Und jetzt findest du es aber irgendwie doch ganz schön, ein bisschen verblödet zu werden, oder? Nutzt ja mir alles, wenn man so scheiße klug ist. Ist man ja nur unglücklich. Ja. Was hast du denn jetzt schon wieder geguckt? Kabel 1, schreckliche Familie. Ah. Oh. Naja, geht aber, oder? Naja, geht noch, ja. Ja. Ist eine spezifisch andere Verblödung. Ja. Aber nicht ganz so schlimm. Ist, ja, naja, geht immer noch. Ja, finde ich hoch. Man muss sich ja vorstellen, da ist einer, der hat inner einen Job. Das ist schon mal ganz schön, oder? Das stiftet schon mal Hoffnung. Und ja. Er hat trotzdem ein eigenes Haus. Ja. Und kann trotzdem die Familie ernähren. Genau, da kommt man noch ins Träumen. Ja, heutzutage schon. Genau. Mario, ich danke dir. Okay, ciao. Okay, tschüss. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo? Dann machen wir jetzt hier nochmal eine schöne, fetzige Musik. The Kills. So eine Mischung aus PJ Harvey und White Stripes, würde ich sagen. See, observe the weather. See, observe my sweet cloud. Growing black, looking heavy. Strike me now, gonna put me down. Upset his sweet Kills waren das. Den Knopf muss ich drücken. Kinder, damit trudelt die Sendung so ein bisschen langsam ihrem Ende entgegen, oder? Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, grüße dich. Ja, wer ist denn da? Ja, hier ist Sven. Hi. Hallo, Sven. Hallo, grüß dich. Wolltest du Returns von dem... Ja. Ja, genau, okay. Also ich habe mir auch überlegt, wie jeder wahrscheinlich überlegt hat, sich irgendwie Gedanken gemacht hat zum Rauchen, Rauchen aufgeben. Und dann habe ich in Chrismon gelesen. Du kennst den Chrismon? Nee. Nee, das ist immer ein Tagesspiegel drin am Sonntag. Der letzte Tag eines Rauchers. Köstlich zu lesen, ich empfehle es jedem. Irgendwie, wo da die Partys abgehen. Also es ist so wirklich ein eine Koryphäe von der Faszination dessen, dass man nur übers Rauchen spricht. Ja. Und anlässlich dieses Textes hast du dir jetzt vorgenommen, den Rauchen abzugewöhnen? Nee, ich habe mir davor überlegt, ob ich das Rauchen aufgebe, habe dieses Buch auch gelesen und habe gedacht, okay, das Rauchen wollte ich sowieso aufgeben, will ich ja immer noch aufgeben, rauchen noch weiter, aber dachte mir, okay, lies dir dieses Buch durch und habe viel Spaß dabei und werde dann probieren, ob ich mir dann das Rauchen abgewöhnen kann. Und jetzt hast du das Buch schon durchgelesen? Nee, habe ich leider noch nicht. Ach so. Ich bin dabei. Von daher musst du jetzt praktisch noch rauchen. Genau, jetzt muss ich noch rauchen. Das heißt, du hast jetzt, also dein eigentlicher guter Vorsatz ist, das Buch zu lesen. Genau. In der Hoffnung, dass es sich vielleicht von daher ergeben könnte, dass du dir dann das Rauchen abgewöhnen willst und auch stark genug bist, es dir dann abzugewöhnen. Genau, aber das würde ich dann vielleicht noch in dem Moment revidieren. Wieso? Na, in dem Moment, also revidieren ist ja nicht nur einfach so, dass ich eine Momentaufnahme nehme, sondern dass ich dann einfach sage, okay, ich möchte mir einfach ein neues Bild über das Rauchen bieten oder bilden. Und habe dann immer noch im Kopf, ich kann es einfach nicht lassen, immer zu sagen, wie Oscar Wilde schon gesagt hat, dass die Zigarette, das vollkennende Urbild des Genusses, die ist köstlich und lässt uns unbefriedigt. Was ist noch mehr zu verlangen? Ja. Also nur unter diesem, Also du hängst dann schon jetzt gewissermaßen dem philosophischen Aspekt. Genau. Dieser Abhängigkeit an. Genau, so wie dass du insofern ungern darauf verzichten würdest. Ich würde ungern darauf verzichten. Trotzdem du gerne darauf verzichten würdest. So sieht es aus. Eine feine Dialektik, oder? Sehr schön gesagt. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, hallo. Du bist, ja? Wer ist denn da? Na, wer soll denn hier sein? Du hast denn angerufen? Deine Mutti ist hier. Komm mal nach Hause. Wo bist denn du? Warum bist du noch unterwegs? Ich komme gerade vom Konzert. Naja, dann mach aber mal, dann sieh mal zu, dass du die Füße in die Hand nimmst. Wie spät ist denn? Schau doch mal auf die Uhr. Schon kurz vor eins. Du müsstest schon längst im Bett sein. Ich gehe doch jetzt schlafen. Naja, sag ich doch. Na, jetzt aber husch, husch, husch, husch, husch. Zack, zack. Wie bitte? Ja. Genau. Genau. Tschüss. Ja, genau. Das wollte ich doch aber auch sagen an der Stelle. Tschüss. The wheat is could be a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. Clash, London Calling, damit ist jetzt echt Schluss. Tschüss, schöne Nacht noch, hört weiter schön Radio, wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Ich kann zu meiner